Dropkick Drama 189, da sind wir wieder. Thomas ist auch wieder mit am Start, wie sich das gehört. Hallo Thomas. Sprechprobe, Bonjour Armbanduhr. Genau. Ja, wieder in voller... Bei dem fünften Aufnahmeversuch endlich. Ja, von wegen so, ich muss gerade mal das Mikro ein bisschen leiser drehen. Ich habe uns so extremst laut auf den Ohren. Also wenn die Zuhörer wüssten, dass wir schon 7 Stunden aufnehmen und schon 14 Stunden Material... Ja, das ist jetzt zum Glück... Das ist ja zum Glück nicht so. Nein, wir sind jetzt wieder da, in voller Formation, wie es sich doch gehört, in einer vielleicht etwas längeren Ausgabe. Ich habe es als große XXL-Sendung angepriesen. Wie lautet denn die Quersumme? Die Quersumme, 189 haben wir nicht, 18. 18? Ja, aber mehr als 18 Stunden habe ich heute nicht Zeit. Das macht nichts, ich denke, damit kommen wir aus. Ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen, denn es war ja der Royal Rumble 2013, damals hat die Road to WrestleMania offiziell begonnen und außerdem gab es dann noch eine Ausgabe von Raw Roulette. Das Rädchen hat sich wieder gedreht oder wurde wieder gedreht. Ja, es gab also wieder einige Dinge, peinlich oder nicht, man weiß es nicht. Ja, Thomas, du hast ja... Denn SmackDown gestern. SmackDown habe ich noch gar nichts von gesehen. Nee, ich auch nicht. Sag mal, kennst du diese eklig aussehenden Glibberaugen, die man so essen kann? Ehrlich nicht? Mir sagt das nichts, nein. Nee, die waren früher mal voll. Ich hab hier. Nicht so, als wenn das was ich haben wollte. Nee, das stimmt. Nee, die gab's, die früher waren die voll in. Ich habe die vorhin, beziehungsweise gerade im Abstellraum gefunden. Ja, dachte, ich nehme mir mal eins mit. Jetzt muss ich noch aufbekommen. Das kann ich so, jetzt habe ich's auf. Die riechen ganz nett. Also für dich sind die wirklich nicht so ganz glibrige, eklig aussehende Augen, die man essen kann. 1972 oder wann ist früher? Na, in meiner Jugend. Die haben so eine leckere Füllung. Ich esse gerade mal eins, das erinnert mich jetzt voll an meine Kindheitszeiten. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Ich hab heute um 3 bei euch keinen Tee mit Kuchen. Gerade erst gegessen. Ja, was heißt gerade erst gegessen? Das ist schon ein bisschen her. Gab's heute überhaupt keinen Tee bei euch? Ja, heute Morgen. Wie, um 3 Uhr gibt's keinen Tee bei euch? Ja, nee, nicht immer, natürlich nicht. Ne, ich habe doch um 3 Uhr habe ich angefangen, die Aufnahme vorzubereiten, indem ich mich auf mein Bett gesetzt habe. Das hast du ja sehr sorgfältig gemacht. indem ich mich auf mein Bett gesetzt habe und das Notebook hochgefahren habe. Das war nämlich vorher. Das hat ja gut funktioniert. Ich möchte erwähnen, als großer. Ich habe ein installiertes Notebook, bei dem Audacity die ganze Zeit abstürzt, dass du dann eine halbe Stunde brauchst, um den Rechner. Ich möchte als großer PC-Mensch erwähnen, mein PC war heute Morgen nur 1,5 Stunden an, um Raw zu gucken. Ansonsten heute gar nicht. Das ist eine große Leistung. Aber Raw geht doch länger als 1,5 Stunden. Ja, ich habe mir die deutsche Version angeguckt, muss ich zugeben. Da ist auch, weil ich dachte schon, okay, Raw Roulette, da könnte einiges Schlimmes passieren. Das editieren die da dann bestimmt raus. Dann kannst du dir das am besten angucken. In der deutschen Version, das habe ich da auch getan, natürlich mit englischen Kommentaren, wie sich das gehört. Naja, das sollte dann auch gereicht haben. Ich denke mal, ich habe nichts Wichtiges verpasst. Ja, erst einmal wollen wir heute aber den Royal Rumble besprechen. Ich habe ja Raw gar nicht gesehen, aber ja. Ich habe mir dann heute, gibt es ja auf dieser deutschen WWE-Seite, da in dieser Verbindung mit Kevin Loot, gibt es ja auch einen RAW-Bericht, ja, wo man zu dem Bericht die einzelnen Videos gucken kann. Das geht einfacher, als wenn man Video für Video durchklickt. Und da die Videos habe ich mir angeguckt. Und ich glaube, bis auf eine Sache war auch so ziemlich alles dabei. Ja, das ist eine Sache war ganz komisch. Da war ein Video, da war irgendwie John Cena gegen Cody Rhodes. Und dann stand irgendwie drüber als Titel, John Cena hat gegen Cody Rhodes gewonnen und The Shield griff an. Aber von The Shield war in dem Video nicht zu sehen. Also ja, nee, also die nur halb oder die Überschrift stimmt nicht. Die Videozusammenschnitte sind natürlich auch immer nur das Wichtigste. Allen Mist findest du da nicht, aber ich denke, also um dich vernünftig zu informieren, reicht das schon. Aber ich hätte erwartet, wenn dann ein Shield-Angriff gegen... Ja gut, da haben sie dann wahrscheinlich irgendwie falsch geschnitten, falsches Video genommen. Naja. Auf jeden Fall wollen wir natürlich erstmal mit dem... Sehen, wenn du den Raw-Bericht sagst. Ja, wir werden dann erstmal mit dem Royal Rumble anfangen. Dazu brauche ich mein wunderbares iPad. Ich muss nachher noch was berichten von einer neuen App, die ich gefunden habe, im Zusammenhang mit Lesern. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Jetzt brauche ich erstmal einen Bericht, der mir die Match-Reihenfolge nochmal näher bringt. Das erste Match war das Championship-Match. Ja, wir fangen mit dem Pre-Show... Ne, wir fangen natürlich erstmal mit der Pre-Show an, die hast du zwar nicht gesehen, da kann ich ja eben zwei, drei Worte zu verlieren, ich hab's das ja gesehen. Die Pre-Show war, jetzt kommen hier erstmal Gäste rein. gibt es Erdbeeren, das abgerundete Bild zu dem ekligen Auge. Wir werden wieder gesund. Das Pre-Show-Match sollte sein ein United States Championship-Match zwischen Antonio Cesaro und The Miz. Antonio Cesaro konnte The Miz hier eigentlich sehr problemlos und relativ schnell, ich habe mir auch die Zeiten aufgeschrieben, 7 Minuten 37, Antonio Cesaro besiegt The Miz mit dem Neutralizer. Ich habe 2 3 Viertelstunden gegeben, fand ich ein angenehmes Match und es gab, gegen wen hatte Antonio Cesaro denn seine letzten Pay-Per-View-Matches immer? Das war gegen R-Truth. Da merkte man, die haben sich zwar angestrengt und die können auch alleine etwas, aber da fehlte so die Chemie zueinander. Bei den beiden hat man gemerkt, die haben sich erstens angestrengt, das war wirklich relativ Nonstop-Action und zweitens stimmte da auch die Chemie. Ich will nicht sagen, dass sie ausgezeichnet Naja, war. in den Fernsehsendungen davor wurde ja auch so ein bisschen eine Fehde zwischen The Miz und dem Cesaro aufgebaut. Und dann reagiert das Publikum natürlich auch eher, weil Ja. gegen R-Truth, da wurde ja keine richtige Fehde aufgebaut. Genau, zumindest, zumal R-Truth ja dann auch lange Zeit nicht wirklich vorhanden war in den Shows, wenn man dann nicht so wirklich wusste, soll man den jetzt bejubeln als Alleiniger, weil alleine so ohne Lil Jimmy und so wirkt R-Truth auch nicht wirklich als extremer Face-Charakter, mehr so als Heel und dann war das also ein bisschen schwierig auch vom Publikum aus gesehen. Wir haben auf jeden Fall beide auf Antonio Cesaro getippt und bekommen damit beide schon mal einen Punkt. Oh ja, mit dem Tipp, das sah ja nicht so gut aus für mich. Ja, das war wunderbar. Aber insgesamt haben wir, glaube ich, beide relativ gut getippt. Ja, da kommen wir dann später natürlich noch zu. Ja, wie Ja, das gesagt. war auch jetzt schon was zum Tipp. Ja, selbstverständlich, aber zur am Ende der Auswertung, da kommen wir dann natürlich zum Schluss zu. So, dann fangen wir mit dem richtigen Pay-Per-View an. Der Royal Rumble 2013 vom 27.01.2013 aus dem US Airways Center in Phoenix, Arizona. Michael Cole, Jerry Lawler und JBL im Kommentatoren. Für die Pre-Show waren das Matt Striker und ein Tony Dawson, der mir so bisher noch gar nicht bekannt war. Möglich, dass der irgendwie bei NXT oder sonst wo. Der Name sagt mir auch nichts. Gesehen habe ich den ja jetzt nicht, deshalb kann ich dazu nicht sagen. Naja, so, wie du das schon gesagt hattest, es fängt an mit dem World Heavyweight Championship Last Man Standing Match. Da dachte ich direkt, hoch. Das ist aber seltsam. Das World Heavyweight Championship Match haut man jetzt ja für die größeren dann mal ganz gerne in den Opener. Und ich dachte schon, na. Ob das jetzt so gut ist, aber es stellte sich gar nicht allzu schlecht raus. Das Publikum war absolut mit dabei. Es war ein wirklich gutes Publikum. Das ist total mitgegangen in diesem Match. Ja, auch bei den anderen Sachen größtenteils. Ja, größtenteils. Teilweise war es ein bisschen ruhiger, das konnte man dann aber auch irgendwie wohl War auch ein verstehen. sehr langes Match, muss ich sagen. Ich habe die Zeit nicht gestoppt. Ich weiß nicht, ob du gestoppt hast, aber es kam Ja, mir recht lange ich habe für vor. jedes Match gestoppt. Ich habe eine Zeit von 16 Minuten 57 gestoppt. Das war. Würde ich sagen, genau richtig. Es war nicht zu kurz, es war nicht zu lang. Perfekt. Da hätte ich jetzt auf Gut den Sprung raus ausbalanciert. gedacht, das wäre länger gewesen. Dieses Match nicht. Nein. Ja, und das sah dann am Ende so aus, dass Big Show sich im Cross-Armbreaker von Del Rio befand. Und dann kam Ricardo Rodriguez mit Duct Tape, also Klebeband. Nennt sich diese Version des ganzen Klebeband. Die haben noch einen anderen Namen. Dieses schwarze Klebeband, das hat noch einen. Aber Der frag. Klebeband ist schon richtig. Ja, Klebeband ist schon richtig, aber das hat einen anderen Namen, weil dieses schwarze Klebeband halt besonders fest ist. Also, wenn man da jetzt mit normalem Klebeband gekommen wäre, das hätte Ja, man natürlich gar sagt nicht gehalten. manchmal so Paketkleber, ne? Weil das für Pakete auch viel genommen Ja, wird. das wird auch viel so im Baubau-Bereich, aber ich frag mich jetzt nicht, wie das genau heißt. Naja, auf jeden Fall, Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, dass euer Haus, dass da die Wände mit diesem Klebeband zusammengeklebt sind. da würde ich mal hoffentlich nicht von ausgehen. Ich weiß nur, dass dieses Klebeband auch bei uns vorhanden ist im Schrank. Auf jeden Fall, Ricardo Rodriguez hat auch eins von diesen Klebebandrollen und befestigt damit Big Shows Füße am untersten Ringseil, sodass Big Show nicht mehr aufstehen kann. Und da das Match ja die Stipulation Last Man Standing trägt, kann Big Show nicht mehr aufstehen. Und Ricardo Rodriguez hat sich einen weiteren Sieg, man möchte schon sagen, fast sagen, gestohlen, aber es ist natürlich ein Sieg, den er absolut glamourös für sich erzwungen hat. Also das Ende hat mir nicht gefallen. Das war ja schon mal bei einem Match zwischen, weißt du noch zwischen welchem, bei welchem Match das war? Ich weiß Das es nicht war mehr. mit Batista und dann ich renne gegen John Cena, als John Cena dann bei der Raw danach auch sagte, ja, das war nicht gut, hier kriegst du nochmal ein Rematch. Als er das dann danach noch bereut hat. Das war, glaube ich, da hat er, glaube ich, Batista irgendwie an der Ringecke Genau, festgeklebt. da an diesem Pfosten da. Ja, genau. Genau, also das fand ich das Ende hat mir nicht gefallen, das hat mir damals bei dem Match schon nicht gefallen, hat mir diesmal auch nicht gefallen. Das Match insgesamt fand ich ganz gut. Das Match bei SmackDown hat mir aber ein bisschen besser gefallen. Ich fand, hier waren die sozusagen war die Phase, in der Big Show den Alberto Del Rio fertig gemacht hat, fand ich fast ein bisschen zu lang. Also da sah der Alberto Del Rio nicht wirklich jetzt wie ein Champion aus, zu großen Teilen des Matches. Und dann dieses, und speziell wegen dieser langen Phase ist dieses Ende dann natürlich noch kritischer. Man könnte das jetzt in zwei Wege interpretieren. Man könnte sagen, da war jetzt das Babyface besonders clever und hat sich was besonders Kluges ausgedacht. Aber man könnte auch sagen, das ist ja eigentlich ein bisschen feige, ist ja eigentlich so ein kleiner Betrug. Ja, ich finde, das hat sehr gut zu Alberto Del Rio gepasst und auch zu Ricardo Rodriguez. Und ich finde auch nicht, dass es schädlich für das Face-Gimmick, weil Alberto Del Rio hat auch irgendwie einfach so ein Gimmick, dass er einfach auch, das ist sowas wie Randy Orton, der hat auch gerne Siege. War das Randy Orton, der früher so dargestellt wurde? Ich glaube schon, oder? Einfach jemand, der auch Siege stiehlt und einfach den leichten Weg wählt. Das finde ich gut. Mir gefällt das Gimmick. Als Punkt her finde ich das schlecht, weil man ja jetzt gerade erst Alberto Del Rio zum Babyface gemacht hat. Ich würde auch an dieser Stelle nicht sagen, dass Big Show zu dominant aussah. Ich fand einfach das Storytelling in diesem Match auch wieder durchaus gelungen. Ja, was soll ich sagen? Ich fand das Match bei SmackDown, das Last Man Standing Match, etwas ungewöhnlicher. Da hatte ich ja schon ausschweifend drüber gesprochen in den Sendungen, dass das einfach ein bisschen anders aufgebaut war, so ein bisschen direkter. Dieses Match war dann mehr so typischer, aber auch sehr, sehr gut gelungen und sehr, sehr guter Aufbau und so weiter. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nachdem ich den Event durch hatte, habe ich auch erst drüber nachgedacht, ob das, gesehen dadurch, dass es, ja gut, Royal Rumble ist noch was ganz anderes, der Main Event hat auch irgendwie mehr so was Atmosphärisches, ob das nicht vielleicht sogar das beste Match insgeheim der Veranstaltung war. So ein kleiner Show-Stealer. Ich habe dem auf jeden Fall 3,75 Sterne gegeben. Ich fand das sehr gelungen. Finde ich zu gut bewertet. Also würde ich 3,25 geben. Ja. Und wie gesagt, das SmackDown-Match hat mir besser gefallen. Vom Ende her fand ich bei SmackDown auch besser. Dass, da hat er ja auch in gewisser Weise einen Trick angewandt, indem er Big Show da unter diesen Tisch begraben hat. Ja. Aber da hat er quasi durch eigene Kraft diesen Tisch und da umgekippt. Und jetzt bei diesem Match hat ja dann der Ricardo im Prinzip ihn da, den Big Show da gefesselt. Ja, so genau sehe ich das jetzt nicht alles, aber... Das war so ein bisschen dann auch 2 gegen 1 und deshalb hat mir das Ende überhaupt nicht gefallen. Das Match im Großen und Ganzen fand ich aber solide, also es war jetzt nicht schlecht, ne? 3,25 ist ja auch nicht so schlecht. Nö, also das alles, was du jetzt aufgelistet hast, finde ich nicht schlecht. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn es auch so ein Gimmick gibt mit so jemandem, der seine Siege sozusagen stiehlt. Erinnert mich jetzt auch so ein bisschen zurück an JBL auch nochmal. Der hatte ja auch immer seine, ich weiß nicht mehr. Die ganze Zeit ziemlich auf die Nerven gegangen, dir auch. JBL? Ja, der geht mir sowieso irgendwie ziemlich auf die Nerven. Ja. Den hört man ja auch im Kommentar da auf dem Seven-Lot-Teil. Und ich finde, dass der ein bisschen zu viel gegen Michael Cole immer schießt. Und manchmal hat man den Eindruck, der kommentiert jetzt gar keine Matches mehr. Sondern der streitet sich nur noch damit seinen Kommentatorenkollegen. Nee, JBL finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Das freut mich auch, dass der weiter in einem Kommentatorenpult sitzt und ich kann auch. Ich finde, der hat im Vergleich zu früher bei SmackDown enorm abgebaut. Mhm. Ich habe früher als JBL bei SmackDown war nie so viel SmackDown geguckt. Dementsprechend kann ich das jetzt schlecht vergleichen. Muss ich zugeben. Nee, JBL finde ich gut. Ich hoffe, der bleibt da noch einige Zeit im Kommentatorenpult. So. Ja, wieder verschwinden. Nee. Also ich fand das Match gut. Sehr gelungen. So, die Backstage-Segmente lassen wir mal aus. Wieso das denn? Ja, weil ich die jetzt so nicht mehr weiß und das jetzt auch nicht ablesen möchte. Da war aber dieses, das hast du auch weggelassen. Jetzt gerade Ananas, deshalb muss ich nochmal ein bisschen aufmachen. Selbstverständlich. Ich habe hier auch Erdbeeren, ich kann mir die auch gerade mal so nehmen hier. Ja, ist auch wichtig, wenn er erkältet, ist ein bisschen Vitamine. Ja. Jetzt in dieser Jahreszeit auch wieder ein bisschen mehr Vitamine. Ein paar Erdbeerchen hier. Von wo die wohl exportiert sind. Ja gut, es ist halt jetzt kalt, so furchtbar viel Obstsorten gibt es halt jetzt hier in der Region nicht. Ja, ja schon aber. Nee, was ein wichtiges Segment, was ich noch kurz sagen wollte, was ein wichtiges Backstage-Segment vor dem Alberto Del Rio-Match war, war diese Szene mit Bret Hart. Kannst du dich da noch dran erinnern? Mhm. Da war Bret Hart und der hat ja sehr, sehr graue Haare mittlerweile. Ja. Der sollte sich auch mal überlegen, ob er die Haare da nicht abschneidet, so wie Triple H. Und Champion und hat dann Ricardo noch diese Hitman-Brille gegeben. Mit der Ricardo dann auch rausgekommen ist, was auch sehr, sehr gut war. Und jetzt so ein bisschen mit Bret Harts Hilfe ihn auch als Champion noch stärker zu pushen und beliebter zu machen. Ja, und Bret Hart hat ihn dann sozusagen zum Bret Hart Mexikos ernannt und Del Rio meinte noch dazu, okay, Bret, du bist dann wohl der Alberto Del Rio Kanadas. Mhm. Sehr gut. Das ist natürlich bitter, wirklich jetzt ist für Sin Cara, weil jetzt hat man wirklich den Eindruck, Alberto Del Rio ist jetzt derjenige, der sich um das Latino-Publikum kümmern soll. Ja, Sin Cara ist nicht... noch später beim Rumble. Sin Cara ist nicht mehr großartig weiter relevant. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schlecht finde. Eigentlich nicht. Schlimm, auf gar keinen Fall. Also Sin Cara, der hat sich nie so wirklich bewährt in der WWE. Der zeigt jetzt immer mal ganz kurz ein paar nette Moves. Der hat das jetzt ja auch so weit gebracht, dass er die Moves nicht mal alle verhaut. Das ist ja auch schon mal was wert. Aber das kam jetzt einfach zu spät. Das hätte schneller sein müssen. Vielleicht wurde er auch einfach zu schnell in die WWE reingeworfen. Das kann auch sein. Vielleicht hätte er wirklich einfach nochmal durch ein paar durch eine Entwicklungszeit gehen müssen in der Entwicklungsliga, in NXT oder so weiter und dann hätte es geklappt, aber jetzt, es kam einfach zu spät, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an ihm lag oder nicht, es kam zu spät. Ja, es passt nicht ganz zusammen, ne? Weil bei damals in der mexikanischen Liga, da war er ja quasi von der Popularität so wie, sag mal so jemand wie John Cena. Ja, da war er ja, ich glaube auch 5 Jahre hinter, war er nicht 5 Jahre oder fast 5 Jahre hintereinander Wrestler des Jahres vom Wrestling Observer. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein ganz anderer Kampfstil und da sind dann natürlich auch ganz viele andere, die so einen ähnlichen Kampfstil haben und in der WWE gibt es halt außer Rey Mysterio dann keinen, der noch diesen Lucha-Stil kann. Ja, und in der WWE, beziehungsweise nicht in der WWE, in Amerika interessiert Sin Cara ja auch wirklich nicht wirklich viele Leute. Das merkt man ja auch an den Reaktionen. Also, das ist mir absolut neutral, da ist nichts an Reaktionen. Weder Buhn noch Jubeln. Mhm. Ist halt auch schwierig, dann wenn du nicht Englisch sprichst und keine Promos machst und dann kannst du halt nur durch den Kampfstil irgendwas bewegen. Ja. Und wenn du dann keine Gegner hast, die in den Kampfstil, den du kannst, mitgehen können, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und das ja, mittlerweile geht es ja. Also mittlerweile ist halt schon immer ganz gut, was er da zeigt und das läuft, verhaut er jetzt nicht mehr viel. Anfangs war es aber ja nun wirklich nicht so gut. Ja, aber geht ja, ist halt zu wenig, ne, für so jemand, weil der ist ja, wie gesagt, der war der über Jahre weg der größte Star da in Mexiko und hat da ewige Zeiten da die Stadien ausverkauft und dafür ist das zu wenig, aber das ja, klar. Passt halt einfach nicht. Nee. Also, es passt noch nicht. Wie gesagt, es gibt... Wie er auch später im Rumble dann behandelt wurde, wird er so ein bisschen wie ein Edeljobber. Mhm. Ja, also wie gesagt, so eine kleine Gewöhnung ist vorhanden daran. Also, es wird besser, aber es ist nun wirklich einfach zu spät. Ja. So, kommen wir zum nächsten Match, das es gab, das zweite Match beim eigentlichen Pay-Per-View. Das WWE Tag Team Championship Match zwischen den Champions Team Hell No, Daniel Bryan und Kane gegen Team Rhodes Scholars, Cody Rhodes und Damian Sandow. Das war so ein Tag-Team-Match. 9 Minuten 24 habe ich mir da notiert. Das war so ein Tag-Team-Match, was nicht schlecht war. Definitiv nicht schlecht, aber es war irgendwie zu standardmäßig, fand ich. Also, da fand ich, gab es schon bessere Tag-Team-Matches bei Raw mit denen. Und ich hatte mir auch ein bisschen mehr gewünscht für diesen Pay-Per-View, nicht nur so ein 0815-Match. Es hatte zu wenig Zeit, ich hatte mir eigentlich wirklich gewünscht, dass es ein viertelstündiges Match wird, aber es hatte ja nur knappe 10 Minuten und dafür war es einfach zu wenig. Da konnten die fast nur so ein normales 0815 Programm abspulen und nicht großartig in die Materie vertiefen. Naja, schade. Das Problem ist halt, mehr Zeit hätten sie auch nicht geben können, weil die haben ja für den Main Event sehr, sehr viel Zeit eingeplant. Ja. Und der Rumble dauert halt auch seine Zeit. Ja gut, der Main Event hat seine Zeit auch. Ja, ursprünglich wollten sie ja sogar noch da irgendwie ein Diven-Match reinplanen. Das haben sie dann, damit sie mit der Zeit kommen, wieder rausgestrichen. Mhm. Weil das dauert ja dann auch alles, das Match selber nicht, aber bis sie dann alle so zum Ring sind mit den ganzen Vorstellungen und so. Und von daher, das wäre auch besser gewesen, wenn sie dieses Match weggelassen hätten. Ja. Also ich meine, der Main Event hat seine Zeit auch gebraucht. Der Pay-Per-View ging am Ende an 2 Stunden 50 Minuten. Ja, hätten sie dieses Match weggelassen, wären es halt 2:40 gewesen. Ja. Aber ich weiß nicht, das Match hätte ich jetzt nicht, das wie gesagt, da war nichts Besonderes, hat mich jetzt auch nicht gestört oder so, aber das hätte ich nicht haben. Es ist ein bisschen schade darum, weil diese 4 Leute natürlich einfach viel mehr können. Das hat man auch bei Raw gesehen. Da, ne, wobei das ist jetzt ein blödes Beispiel. Ne, das lasse ich jetzt mal. Auf jeden Fall 2,75 Sterne meinerseits doch noch. Ja, würde ich auch geben. Würde ich auch geben, aber mehr auch nicht. Und für mich ja auch ein überraschendes Ende, weil eigentlich hatte ja jeder mit gerechnet und ich habe, glaube ich, auch Bo Scholar getippt, ne? Warte, ich guck gerade mal kurz. Ich habe ja die anderen Tipps gerade auch gar nicht ausgewertet. So, wir haben beide auf der Rio getippt. Beide der Rio getippt, also beide nochmal einen Punkt. Und dann haben wir. Ich habe auf Hell No getippt, dafür bekomme ich einen Punkt. Du hast auf Rhodes Scholars getippt, dafür bekommst du keinen Punkt. Ja, da hatten ja doch viele mit dem Titelwechsel gerechnet, aber jetzt ist ja wohl bei SmackDown die große Tragödie passiert. Ja, ich habe SmackDown noch nicht gesehen und ich habe auch noch keine Informationen über Ergebnisse. Das gucke ich mir dann noch schön Ich habe ungespoilert. es Hoffentlich insgesamt gelesen, ich habe nur, bleibe ich noch ungespoilert bis zum Ende, aber ich gucke es mir ich auf jeden habe Fall noch nur an. auf Tiger so eine Titelzeile gelesen, Tragödie bei SmackDown, und dann dachte ich erst, oh je, da ist bestimmt irgendwas passiert, irgendjemand hat sich ganz schwer verletzt, hoffentlich ist nicht irgendwie jemand gestorben oder so. Und dann stand kurz dahinter, Team Rhodes Scholar geben ihre Trennung bekannt. Ah, okay. Aber das konnte ich mir schon denken. Ich vermute mal, das hat auch was mit WrestleMania zu tun. Ja, da können wir gespannt bleiben. Das werde ich mir dann auf jeden Fall noch angucken. Vielleicht melde ich mich auch noch mal kurz. Zeit habe ich. Ja, SmackDown weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis so auf 7-Load die Videos sind. Das mache ich im Moment ganz gern, dass ich mir da die Kurzfassung angucke. Also, falls die Videos des SmackDown noch nicht da sind, was eigentlich sein sollte, dann kommen sie spätestens morgen. Ja, dann gucke ich morgen vielleicht mal rein. Heute habe ich sowieso jetzt so viel mit Rumble und so geguckt. Jetzt irgendwann ist dann auch Ja, gut. das stimmt allerdings. So, dann kam schon der Royal Rumble 2013 und so viel ich auch gerne, also eigentlich kein Problem damit habe, da bin ich eigentlich relativ offen, wenn so ein World Heavyweight Championship Match im Opener kommt, so langsam zeigt sich, dass das vielleicht von Publikumsreaktion manchmal gar nicht so schlecht ist, da bin ich doch sehr offen für. Aber beim Royal Rumble, da, nee, das habe ich nicht gerne, wenn er so früh kommt. Wobei, so früh war das ja jetzt gar nicht. Also es kam ja Naja. nach dem Royal Rumble dann nur noch der Main Event. Ja, das stimmt, aber es war natürlich auch erst eine Stunde vom Pay-Per-View vorbei, ne? Naja, die Matches selber waren ja in Summe, das müssen wir eigentlich, es war viel Füllmaterial da. Es waren so viele, relativ viele Videos, glaube ich. Nee, war gar nicht so viel. Ja, aber pass auf, du hast gerade gesagt, das erste Match dauerte 16 Minuten und das zweite Match dauerte 10 Minuten. Da bist du bei 26 Minuten. Und jetzt bist du aber beim nächsten Match, was danach kommt, schon bei einer Stunde. Ja, das ist aber generell so, dass. Das heißt, du hast für zwei Matches eine halbe Stunde, die durch, sag ich mal, Eröffnung, Videos, Ring-Entrance, Ja, das ist aber. Da gab es also jetzt aber, da gab es jetzt aber. ist schon eine recht lange Zeit. Ja, da gab es jetzt aber bei Royal Rumble nicht so viel von, also nicht überaus viel, so dass es irgendwie stören wird. Das ist normal, Also es dass gab, das. also es gab ja, wir sehen ja dann diese ganzen Backstage-Segmente und die Videos kriegen wir da zu sehen. Ich wurde bei dem Dave Meltzer gegenüber, der hat viele Berichte bekommen von Leuten, die da live in der Halle waren, und da haben sich einige beschwert, es wäre doch sehr, sehr viel Wartezeit während der Veranstaltung gewesen. Nee, Also für jetzt die also Leute, die vom. live da waren, war es wohl nicht so angenehm. Das ist natürlich für uns einfacher. Also ich sag mal so, das letzte Videosegment da vor dem letzten Match, das ging ja schon sehr, sehr lange. Ja, das finde ich aber auch nicht weiter Das dramatisch. Ich alles finde. einspielen oder ob die dann einfach da sitzen und gelangweilt sind, weil sie nicht zum Fernsehgucken gekommen sind, sondern für Live-Geschichten. Aber das war wohl für die Leute da im Publikum nicht immer nur angenehm. Ich finde das ganz im Gegenteil sehr gelungen, wenn die Videopackages nicht gerade kurz sind, da ich das doch auch sehr wichtig finde, dass das immer vernünftig zusammengefasst wird und diese Videopackages auch immer sehr gelungen sind, der WWE. Naja, aber wenn Ähm, dann nächste ja, ja, Woche klar, kommt, in der Halle ist dann gut wird und schön, aber natürlich muss man auch darauf achten, dass natürlich um einige mehr Leute das auch noch als Pay-Per-View gucken, vor dem Fernseher, und dass solche Packages wichtig sind. Nee, also beim Pay-Per-View war jetzt Das ist nicht. aber ein Balanceakt, ne? Wenn das irgendwann dreht, das war jetzt hier nicht der Fall, aber wenn sie es irgendwann so machen, dass das Publikum in der Halle dann so genervt ist, dass sie bei den Matches auch nicht mehr reagieren, dann wird es schwierig. Ja, das Ist hier passiert nicht aber der ja Fall, nicht. aber muss man darauf aufpassen, dass das nicht irgendwann passiert. Nee, also da habe ich jetzt noch nie irgendwelche Kritik von gehört. Also das wird sicherlich nicht passieren. Naja, auf jeden Fall, da war jetzt nicht überaus viel an Packages und Backstage-Zeug. Also das kann man bei jedem Pay-Per-View beobachten das einfach viel weniger Zeit für die Matches da ist als für alles andere. Und man sich dann auch fragt, okay, wo ist denn die restliche Zeit geblieben, weil es einem gar nicht so auffällt. Das ist einfach normal. Naja, auf jeden Fall kam jetzt der Royal Rumble. Gehen wir doch mal alle Teilnehmer in der Reihenfolge, in der sie rauskamen, durch und dann können wir ja mal was zu den einzelnen Personen sagen, wenn uns da noch was im Kopf geblieben ist, würde ich meinen. Ja, warum mir wird jetzt gebohrt? Ich weiß nicht, was hier jetzt los ist. Ja, ich höre das auch. Irgendjemand scheint jetzt hier zu renovieren, da kann ich nichts für, da kann ich nichts sehen. Ja, so laut ist es nicht. So, die Reihenfolge der Aber wenn man Teilnehmer. hört, dass du Bescheid weißt. So, Nummer 1 ist der Dolph Ziggler. Ja, der durfte ich, also soll ich jetzt schon was zu ihm sagen dann? Ja, darfst du gerne machen. Hau raus. Ich habe ja eventuell was verraten zum Royal Rumble. Ja, mach nichts. Wolltest du jetzt erst alle aufzählen oder wolltest du irgendwie die Eliminierung durchgehen oder wie nee, ich hast du gehe das? dir jetzt einfach alle in der Reihe durch, in der sie reinkommen, dann können wir ein bisschen was zu den Namen sagen einzeln. Also dort liegt klar fast 50 Minuten im Match, aber ist irgendwie hat irgendwie nicht das geschafft, ganz bis zum Ende zu bleiben, wie vielleicht der ein oder andere gehofft hat. Dolph Ziggler hat ja interessanterweise gewonnen. Das war das bei der Raw davor oder war das jetzt beim Royal Rumble selber? Hat ja angekündigt, dass er den Royal Rumble gewinnen wird, dass er dann noch vor WrestleMania seinen Money in the Bank Koffer einlösen wird, als Champion zu WrestleMania geht, gegen den anderen Champion kämpft, um so die Champion-Titel zu vereinigen. Also das würde ich mir ja mal wünschen, dass man wieder nur einen richtigen Champion hat und nicht zwei. Naja, wird Hat er wohl leider eher nicht jetzt nicht geschafft, aber es passieren. war so, wie man sich halt Dolph Ziggler vorstellt. Ja, Ziggler war unter den letzten vier und er hat seine wunderbare Aktion gezeigt. Er wurde bejubelt unter anderem. Genau, und da gab es vorher noch dieses Promo mit Dolph Ziggler und Big E Langston, ne? Ja, da möchte ich, jetzt weiß ich, kann ich mich jetzt gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ich könnte nur noch auf das im Ring eingehen. Weißt du denn auch, durch wen Dolph Ziggler eliminiert worden ist? Könnte ich nachgucken, ja, aber da wollen wir jetzt nicht jeweils einzeln drauf eingehen. Auf jeden Fall, Dolph Ziggler, als er am Ring anfing, meinte, hat er erstmal ein Mikrofon genommen und naja, er meinte dann zum Schluss, es ist ihm auch egal, wer denn jetzt kommt, er wird so oder so gewinnen und meinte dann, ja, los, komm raus und dann gab es Feuerwerk und dann kam Chris Jericho und ich habe noch nie in meinem Leben ein Publikum gehört, das so laut war, so überraschend. Also, das erinnerte mich so ein bisschen an 10, zum Beispiel 2002, als Triple H zurückgekommen ist. Das habe ich mir mal im Internet angeguckt und so weiter. Daran erinnerte es mich. Also an Chris Jericho hat danach im Interview noch gesagt, es war auch die lauteste Reaktion, die er wohl jemals bekommen hätte. Und sagen wir so, die Halle stand Kopf. Aber Wow. Chris Jericho hat trotzdem auch nicht gewonnen. Nee, auch Jericho war Jericho unter den letzten vier nicht verlegt in meine Zählganzeit. Nein, Jericho. Jericho ist als 25. eliminiert worden. Ja, Jericho knapp vor der Top 4 rausgeflogen und da gab es dann auch ordentlich Gebuhr. Zu Recht. Und ich denke auch einige haben dann stark darauf gesetzt, dass Jericho gewinnt, statt dem Cena, der ja so stark da im Fokus der möglichen Gewinner stand und naja. Aber man ist sich noch nicht ganz im Klaren, ob Chris Jericho jetzt wirklich bis WrestleMania da ist oder ob er jetzt zwischendurch dann nochmal mit Fozzy irgendwas macht und dann kurz vor WrestleMania wiederkommt. Naja, meine Hoffnung Oder welche, war. weißt du denn, welche Fehde geplant ist? Nein. WrestleMania? Ich weiß gar nicht, ob es für WrestleMania ist, aber ich weiß, welche Fehde geplant ist. Chris Jericho gegen Ryback. Ach hey. Mit Ach Chris hey. Jericho als Heel. Oh nein, oh nein. Das wird nicht klappen. Die WWE ist dieses Jahr, das ist ja das Lustige, die WWE ist dieses Jahr in New York und New York ist nicht das Publikum, das gerade die Faces überaus stark bejubelt. Und wenn ich dann schon dran denke, dass wir nochmal The Rock gegen Cena haben, Cena wird bei WrestleMania so gnadenlos ausgebuht werden in New York und Ryback, der wird ja sicherlich auch nicht gerade nur bejubelt werden und Chris Jericho, ja, das wird lustig. Chris Jericho kommt drauf an. Chris Jericho kriegt das ja häufig irgendwie hin, dass das Publikum dann gegen ihn ist. Ja, das könnte schwierig werden. Vor allem bei einem Ryback. Ich finde, der strahlt jetzt nicht gerade extreme Sympathie aus, auch wenn der vom Publikum komischerweise vielerorts stark bejubelt wird. Ja, also da muss man mal, da war ich auch überrascht, als ich das gehört habe, dachte ich, ob das so eine gute Idee ist. Ja. Naja, auf jeden Fall Chris Jericho und Royal Rumble, da habe ich echt nicht mit gerechnet. Es kam sehr überraschend und das war super. Also der wurde ja wirklich extrem stark bejubelt. Das kann man auch wirklich nur wieder nachvollziehen, wenn man es hört und ja, sehr zu Recht. Er war auch sehr, sehr lange im Rumble. Ja, starke Y2A-Champs immer. Wenn man bedenkt, wie lange er nicht mehr gewrestelt hat, war das schon eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, direkt am Anfang gegen Dolph Ziggler gab es dann auch You Still Got It Chance und sowas. Wobei das schon ein bisschen problematisch ist, ne? Weil dieses You Still Got It, das ruft man klassischerweise eher bei Wrestlern, die eigentlich schon sehr, sehr alt sind. Und Chris Jericho ist jetzt auch noch nicht so alt. Ja. Und da hat Chris Jericho ja einmal auch irgendwie zwischengerufen, weil da war er, glaube ich, auch ein bisschen genervt von diesen Rufen. Da hat er, glaube ich, dann gerufen, I've not lost it oder so. Ja, I've not lost it, baby. Ja, das hat er direkt zum Anfang gemacht. Ja. So. Er war aber, glaube ich, er war der Wrestler mit der zweitlängsten Zeit nach Dolph Ziggler. Das ist gut möglich. So, als Nummer 3 kam dann Cody Rhodes in den Ring. Und übrigens, ich hab dir noch eine wichtige Zahl für dich, für Chris Jericho. Okay. Awesome. Chris Jericho ist in der Allzeitliste der längsten Royal Rumble Zeit teilgenommen und ist damit auf Platz 4 und hat insgesamt 185 Minuten und 12 Sekunden im Royal Rumble verbracht. Und ein Großteil der Zeit ist jetzt natürlich durch diesen Rumble gekommen. Ja, über 3 Stunden im Rumble. So kann das gehen. Suche Nummer 3, Cody Rhodes. Cody Rhodes. Ja, über den fällt mir jetzt nichts Dramatisches ein, was der da gemacht hat. Er hat gut gekämpft. Ja. Und das sieht ja, er war auch relativ lange, aber nicht so lange wie die anderen beiden im Rumble. Ist aber in dieser Allzeitliste auch erstaunlicherweise, obwohl er ja noch relativ jung ist, schon auf Platz 10. Na, der ist stetig. Der ist jetzt immer stetig die letzten Jahre, wo er dabei war, auch immer stetig eine gewisse Zeit mit dabei gewesen im Rumble. Genau, und dann gab es ja auch diesen einen Rumble, wo das war ja diese Evolution-Zeit, wo dann er und Dingens da, Ted DiBiase und Randy Orton ganz zum Schluss. Ja, Evolution hießen sie aber nicht, das ist schon ein bisschen her. Die hatten einen anderen Namen. Stimmt, Evolution war ja Ric Flair und Co. Ja, genau. Ich weiß aber nicht mal, wie sie hießen. Ich werde das gerade mal nachgoogeln, das interessiert mich jetzt gerade nämlich auch ein bisschen. Wie hießen denn die Kollegen von dem Randy Orton? Legacy. Legacy, genau, Legacy. Ich habe jetzt übrigens, möchte ich mal anmerken, nicht gegoogelt, es ist mir in meinem eigenen schlimmen Gedächtnis eingefallen. So. In 5 Royal Rumbles hat Cody Rhodes insgesamt 137 Minuten und 46 Sekunden im Royal Rumble verbracht. Ja. Und das Interessanteste in diesem Rumble kommt später noch. Gut. So, Nummer 4 ist Kofi Kingston. Da gibt es natürlich die Geschichte zu erzählen, als er dann außerhalb des Rings da stand, noch auf der Ringmatte und dann irgendwie von innen Schlag bekommen hat und dann sozusagen auf den Rücken von wem genau dann noch gesprungen ist? Von Tensai, glaube ich. Tensai. Genau, und dann halt auf dem Kommentatorenpult lag und dann später stand und halt irgendwie wieder rüberkommen musste. Es sah erst so aus, als wollte er rüberspringen. Das war auch der ursprüngliche Plan. Dann hat er gemerkt, das ist zu weit weg. Das hätte er vielleicht dann doch nachmittags besser nochmal proben sollen. Ja, das ist natürlich sehr intelligent, wenn man so etwas nicht vorher mal nachguckt. Und dann ist er, dann haben alle Kofi geschrufen und es kam dann noch der nächste rein. Nee, gar nicht wahr. Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen was passiert. Und der nächste kam dann rein. Das ist allerdings erst Nummer 16. Da möchten wir jetzt auch gar nicht drauf. Auf jeden Fall, Kofi Kingston hat sich dann von JBL den Kommentatorenstuhl geben lassen und anstatt dann vernünftig rüber zu rollen, dachte er sich, okay, jetzt muss ich wohl noch irgendwas zeigen und High Risk hat er sich dann irgendwie in dem Stuhl verhakelt und ist mit dem Stuhl rüber gehüpft und konnte sich dann wieder in den Ring retten. Ja, in Anbetracht dessen, dass das nun natürlich vorher auch wieder nicht geprobt war, natürlich etwas risikoreich, jetzt einfach irgendwie versuchen, mit dem Stuhl rüber zu hüpfen, das hätte auch voll daneben gehen können. Hat zum Glück geklappt. Ja, aber das war weniger jetzt gefährlich, als wenn er den Sprung versucht hätte und der Sprung wäre daneben gegangen. Ja. Wäre nicht weit genug gekommen. Ich vermute, dass die, als die geprobt haben, dass das noch nicht alles exakt so aufgebaut war und dass die Kommentatorentische vielleicht noch näher am Ring waren. Mhm. Bis abends. Und dass das deshalb war, weil ich glaube, sonst hätten sie es nicht gemacht. Also, was ich ein bisschen dieses Gimmick bekommen, dass er immer mit so einer besonderen Aktion sich vom Eliminieren rettet, dass er dann relativ kurz, nachdem er gerade wieder im, ja, er war noch gar nicht ganz im Ring, er war noch so außerhalb der Seile, dass er dann im Prinzip sofort auch wieder eliminiert worden ist. Ja, ich glaube, durch einen Springboard-Kick von Cody Rhodes ist er dann wiederum rausgeflogen. Genau. Naja. Das war der Kofi Kingston-Moment dieses Jahr. Ja. Der Sprung wäre sicherlich schöner und wäre schöner gewesen und hätte mehr Risiko ausgestrahlt und überhaupt mehr Athletik und so weiter. Aber okay, auch den Stuhl, der hatte dann so seinen Humorfaktor und das wird man sicherlich auch im Kopf behalten. Ja, aber damit wird er nicht den Slammy gewinnen. Nein, hoffentlich nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nie. Seit er jetzt das WWE-Universum ja auch wählt, beziehungsweise die Preise allein nicht wählt, kann da alles passieren. So, als Nummer 5 kam dann Santino Marella rein. Er hat erstmal alle locker übers Seil geworfen, sodass sie dann außerhalb des Seils liegen geblieben sind, nach auf der Ringmatte und dachte, oh, ich habe sie alle eliminiert und dann kamen sie alle zurück. Und Santino hat die Cobra gezückt und hat erstmal einige niederschlagen können, bis dann, ich glaube, Jericho das Ganze gekontert hat und Santino dann wieder sehr, sehr schnell rausgeworfen wurde. Ja, unter einer Minute, aber nicht in der einen Sekunde wie beim letzten Mal. Naja, aber Gott, war jetzt nicht schlecht. Der Humorfaktor, Santino mag ich, der Humorfaktor darf gerne mal dabei sein. Es war ja jetzt noch so kurz, dass es nicht gestört. Ich finde es zwar immer schade, dass Santino so schnell rausfliegt, weil ich finde, vor allem auch Santino hat es durchaus, der soll gerne ein bisschen drin bleiben, der hat das verdient. Der hat sich ja irgendwie noch nie wirklich was zu Schulden kommen lassen. Also wir hören da so viel von Wrestlern, die irgendwie Drogen nehmen oder mit Alkohol am Steuer erwischt werden. Santino hat sich da ja noch nie irgendwas kommen lassen und dementsprechend. Oder er hat mich nie erwischt. Ja, das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, er wurde noch nie erwischt. Dementsprechend muss die WWE ja davon ausgehen, dass er so etwas nicht tut. Und ich finde, er hätte es verdient, auch mal ein bisschen länger dabei zu sein. Nummer 6, Drew McIntyre. Three-Man Band. Ja, erstmal natürlich nur Drew McIntyre. Ja, aber Musik war Three-Man Band. Ja, das ist richtig. Endlich durfte er mal ein wenig was zeigen. Ja, also diesmal war ein bisschen länger. War ja. Ich von denen, ich würde mal tippen, nee, hieß es aber wahrscheinlich noch länger drin. Aber, naja, so lange war er jetzt auch nicht drin im Vergleich zu den anderen. Nee, aber er durfte zumindest mal was zeigen. Sonst ist das ja gerne so, dass gerade das... Das Mahal war kürzer drin und dann das war so ähnlich wie die Rangfolge, glaube ich, in der Band. Ja, sonst ist es ja eher so, dass Slater und Mahal immer kämpfen und Drew McIntyre gerne mal außen vor genommen wird und das war diesmal zum Glück nicht der Fall halt. Ja. Nummer 7, Titus O'Neil, Primetime Players. Ja, das war gar nichts. Den ist ja nach einer Minute auch schon wieder rausgeschmissen worden. Ja, nichts Nennwertes. Nummer 8 war dann aber schon wieder interessanter, das war nämlich Goldust und dann gab es das Aufeinandertreffen der Brüder, Cody Rhodes und Goldust im Ring, da gab es dann auch ordentlich, also Goldust wurde sehr, sehr stark begrüßt und bejubelt, es gab dann auch so ein Goldust-Fan-Publikum mit einem Goldie-Poster und so weiter und Cody Rhodes hat dann... Gerüchte vorher, weil da war ich ganz überrascht, dass da so Fans so waren. Ich war auch überrascht, aber ich hatte vorher keine Gerüchte gelesen, nein. Ja, das kommt ja ganz gerne mal vor. Wie heißt denn dieser Move, bei dem der Goldust auch so auf dem Rücken fällt und dann diesen Punch nach oben zeigt? Das weiß ich nicht, ob der einen eigenen Namen hat. Ja, der wird einen eigenen Namen haben. Auf jeden Fall, Cody Rhodes hat den erst gezeigt. Cody Rhodes hat den erst gezeigt, da gab es dann erst ein leichtes Boon und dann hat natürlich nochmal der richtige Goldust den gegen Rhodes gezeigt. War unterhaltsam. Goldust... Ich habe so ein bisschen die Vermutung, weil auch als dann Cody Rhodes und Goldust miteinander gekämpft hat, stark bejubelt wurde im Publikum. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, auch jetzt nachdem das Tag-Team sich getrennt hat, dass vielleicht Cody Rhodes gegen Goldust irgendwie ein WrestleMania-Match wird für die Undercard. Ja, das könnte die WWE durchaus probieren. Das wäre sinnvoll. Ich glaube, das wollte man auch schon mal machen, ja. Ich weiß nicht, was genau da dazwischen gekommen war. Relativ wenig Fäden beim Royal Rumble, also im Rumble selber gestartet, ja. Bis auf eine. Ja, es gab noch eine andere Fehde. Aber das ist wohl nichts für WrestleMania. Naja, auf jeden Fall, Goldust gucke ich mir im Royal Rumble immer gerne an. Ich bin zwar nicht der allergrößte Goldust-Fan, aber mir ist immer gut dann. Und auch gerne bei WrestleMania. Da würde ich mich drauf freuen, auf das Match. Ja. Als Nummer 8 kam dann unser ehemaliger Anwalt Nummer 9. David Otunga. Nummer 9. Ja, David Otunga. Ja, aber nicht Nummer 8, Nummer 9. Ja, hatte ich das nicht gesagt? Der Otanga kam, da war es ja totenstill im Publikum. Ne? Ja, denn da ist das Der Interesse hat auch dann eher nämlich dann niedriger und er hat ein gelegt. blaues Auge. Was denn? Und er hatte ein blaues Auge. Hat er das? Ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Da muss irgendwie beim, weiß ich nicht, bei irgendeiner Veranstaltung davor, muss irgendwas passiert sein. Oder er hat sich privat geprügelt. Ja, das macht man unter Anwälten wohl mal. Ja, David O'Tonga kann man nichts weiter dazu War sagen. knapp 5 Minuten im Ring und ansonsten fällt mir zu dem eigentlich nichts weiter ein. Ich glaube, er war das einzige Nennenswerte, was er gemacht hat, er war in der, als der Drew McIntyre rausgeschmissen war. Das hatte Otunga zusammen mit Sheamus irgendwie gemacht. Okay. Da kam er nicht gleich erst rein. Mit der Nummer 10 kam dann der Leader von 3MB, Three Man Band, Heath Slater rein. Der hat ein paar ganz nette Schläge gezeigt. Naja, also ich mag Heath Slater, muss man schon wieder sagen, aber er hat eine konstante gute Leistung bei diesem Rumble gezeigt, aber nichts Außergewöhnliches. Nö, da war nichts. Also ist mir auch nicht weiter aufgefallen, außer dass er einer von den vielen war, die nachher von Cena eliminiert worden sind, ist mir da nichts weiter in Erinnerung geblieben. Als Nummer 11 kam dann Sheamus rein, der war auch unter den letzten Vieren dann. Der war hatte eine ziemlich lange Zeit auch. Ja. Das hast du ihm am Ende auch angemerkt. Der war ganz schön, das merkst du ja bei seinen Haaren immer schnell, wenn die dann auch immer von dieser Spitze runterfallen. Der war ganz schön fertig dann. Ja, zum Ende hätte man denken können, okay, war Sheamus jetzt beim Friseur oder was? Nee, aber Sheamus ist auch jemand, der immer konstant eine gute Leistung bringt, muss man sagen. Da kann man sich eigentlich immer gut drauf Also verlassen. er ist wirklich ein ganz solider, guter Ja. Wrestler. Ich bin mir nicht so sicher, ob er wirklich für ein Main Event, ob das immer so hundertprozentig passt. Ja, nicht immer. Also er kann das. Er ist jetzt nicht der allerbeste Wrestler, aber er bringt auf jeden Fall anders wie andere Leute, wenn wir zum Beispiel Randy Orton noch in den Raum werfen. Der zeigt ja seine Matches gut, wenn er dann gerade Lust hat und macht dann gerne mal ein bisschen Mist und so weiter. Und Sheamus ist dagegen jemand, der konstant seine Leistung bringt. Die mag jetzt zwar nicht übermäßig gut sein, aber die Leistung, die er kann, die bringt er auch immer. Ja, Sheamus ist für mich so jemand, den kann man vielleicht ein, zweimal im Jahr in einem Pay-per-view Main Event Ja, das hat er dann auch verdient. aber öfter halt auch nicht, ne? 12, eine weitere Person, die nicht viel Interesse hervorgerufen hat, höchstens ein bisschen Buhn. Tensai. Ja, Tensai hatte, glaube ich, seinen größten Moment für das, was du vorhin erzählt hast mit Kofi Kingston, als ihm Kofi Kingston auf den Rücken gesprungen ist. Und wenn man die Raw im Nachgang sich die Videos anguckt, scheint er ja jetzt irgendwie das war ja auch schon bei dem Slammys und so, die scheinen ihn wohl irgendwie auch so jetzt als Comedy-Figur irgendwie aufzubauen. Ja, genau. Er durfte da irgendwie die Runde tanzen. Ich habe keine Ahnung. Das war ehrlich gesagt in der deutschen Version nicht vorhanden. Ich hatte davor auch nur ein Bild gesehen. Okay, ja, die Szene war, wie gesagt, bei meiner Raw-Zusammenschnitt nicht vorhanden, aber ich weiß nicht. Tensai ist auch jemand. Tensai hat unter diesem neuen Gimmick gelitten. Wenn man den Tensai als Albert zurückgebracht hätte, oder als A-Train oder irgendwie anders, dann wäre der, denke ich, hätte gut zurechtgefunden im Roster und wäre auch nochmal was geworden. Er litt wirklich stark unter diesem komischen Gimmick von Tensai, das hat man nicht wirklich vernünftig ausgeführt. Das war halt ein neues Gimmick, das hätte man vernünftig aufbauen müssen, das hat man nicht gemacht. Da hätte man wirklich den einfachen Schritt nehmen sollen und ihn als Albert, also in seinem alten Gimmick, zurück befördern sollen in den Ring. Ja, aber das war auch sehr schnell dann vorbei. Und wir haben das auch schon gemerkt, als wir ihn dann zum Beispiel ja live gesehen haben, da hat er dann ja auch kaum Reaktion bekommen. Da war er ja sogar direkt nach der Pause, ist praktisch da, wo dann noch die Leute kommen. Und da kommen ja normalerweise schon eher so diese Matches mit Leuten, die ja unbekannt sind und die keinen interessieren. So, da muss ich mich ja mal ein bisschen anders hinsetzen. So. Nummer 13. Nummer 13, Brodus Clay. Der hatte dann auch noch seine 10 gegen Tensai und zeigte sich da auch als stärkere Kraft. Ja. Ja, was soll man zu Brodus Clay sagen? Der ist ein bisschen dünner geworden, das merkt man. Ja, Brodus Clay ist auch jemand, der bringt seine Leistung, da habe ich auch nichts gegen, ist gut. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Das waren, glaube ich, mehrere Superstars, die seltsamerweise sich nicht auf Tensai konzentriert haben, diesen rauszuschmeißen, sondern alle zusammen Brodus Clay rausgeschmissen haben. Das war ein bisschen komisch, jetzt so Rollenverteilung, aber okay. Als 14 kam dann Rey Mysterio. Der hatte auch nur seine sehr wenigen Momente. Also man merkt bei Rey Mysterio auch sehr, sehr stark schon allein im Körperbau. Der wird ja jetzt doch ein bisschen pummelig, dass dessen Zeit wirklich vorbei ist, muss man sagen. Der bekommt jetzt wahrscheinlich noch einmal seinen... Einmal den Titel werden sie ihm wahrscheinlich höchstens Intercontinental oder sowas geben. Der wird wahrscheinlich noch seine letzte Bahn bald bekommen. Und dann wird das wohl vorbei sein mit Rey Mysterio bald. Den Eindruck hatte ich auch. Also da dachte ich schon, also diese 619, bei dem einen haben sie ja dann noch ganz schnell die Kamera wieder weggezogen. Eieiei, die sahen schon ganz schön schwach aus. Ja. Das ist natürlich bitter, ne? Wenn man mal bedenkt, man kann ja jetzt sehr kritisch sich zu Rey Mysterio aufstellen, dass das eigentlich nicht ganz passend ist, so mit der Größe und so. Aber der hat in seinem Wrestling-Leben schon einige Top-Matches abgeliefert. Auf jeden Fall. Aber die Zeit ist leider vorbei. Ihn da jetzt damals nach dem Tod von Eddie, der den Titel gegeben haben, wo das nicht so ganz passte, da kann er ja so nichts für. Und das ist schon ein bisschen bitter, das jetzt mit anzugucken. Ich denke tatsächlich, der wird irgendwie, solange es irgendwie geht, dabei bleiben, damit er das Geld verdient. Ja. Damit er alles, was er an Geld kriegen kann, da auch mitnimmt. Weil was soll er dann anderes danach arbeiten? Aber das sah, also da war auch das Outfit, dieses Schwarze, was er da anhatte, war auch nicht so vorteilhaft. Da nicht noch, wirklich. Dass er doch einen ziemlichen Bauch auch hat. Das ist ja bei den Mexikanern in dem Alter gar nicht so ungewöhnlich. Aber das weiß ich nicht. Er hat den Titel damals 2005, 2006 sicherlich verdient. Der war jetzt, das klingt zwar immer schlecht, wenn man das sagt, aber der hing natürlich auch mit dem Tod von Eddie zusammen damals, aber den Titel hat er verdient, auch wenn er nicht so gut angekommen ist. Und ob man ihm jetzt... Er kann auch nichts dafür, dass es nicht so gut angekommen ist. Nein, natürlich nicht. Einfach falsch gebucht. Ne? Mhm. Das lag einfach daran, dass er dann immer gegen, das war ja damals Great Khali und alle, dass er immer... Ja, Great Khali nicht, das war damals halt zu Mark Henry. Gegen Mark Henry hat er sehr gerne gekämpft. Ja, und das Problem war auch so ein bisschen, dass das Publikum immer noch so ein bisschen Vince McMahon-like eingestellt war und irgendwie ein bisschen was gegen kleine Leute in so hohen Positionen hatte. Naja, also er hat es auf jeden Fall verdient, da kann man nicht hinterfragen. Ich weiß nicht, einen Title Reign wird man ihm wahrscheinlich jetzt nicht nochmal geben, einen der höchsten Titel, aber zumindest nochmal einen kleinen Reign als Intercontinental Titel, wo er ein paar höhere Leute in netten Matches besiegt, das hat er auf jeden Fall verdient. Ja, das Höhepunkt kommt. Ja. Viele haben ja damit spekuliert, dass er doch mal irgendwie so ein Maskenmatch oder so bei WrestleMania gegen Sin Cara machen. Aber da ist ja, das scheint ja auch nicht stattzufinden, da ist ja nichts vorbereitet worden. Nein. Und das, sage ich mal, das hätte noch mal ein Highlight geben können, wenn man noch mal ein bisschen besser Sin Cara gebucht hätte. Ja. Die waren ja als Tag-Team zusammen und dass er sich dann irgendwie zerstört. Ja, eben, also dieses Tag-Team, das schien ja so der Anfangspunkt davon zu sein. Ne? Das hätte man der Streit und so weiter und dann ist es doch wieder alles auseinandergebrochen. Man konnte das nicht alles... Was ich noch sagen wollte, den Titel kann man Rey Mysterio eigentlich dann allein deshalb nicht geben, weil er halt so oft weg ist. Ja, das stimmt. Er ist nicht mehr regelmäßig da, das funktioniert nicht. Oder lässt sich wieder beim... Also nehmen wir mit... Ja, mit Mysterio könnte man höchstens nochmal sowas machen, wie man das jetzt regelmäßig halt mit Undertaker macht. Wobei Undertaker ist ja auch so eine Sache, der hadert momentan ja auch damit jetzt zu sagen, okay, ich werde bei WrestleMania da sein, weil er sich wohl jetzt wirklich nicht, so in dieser Top-Verfassung, wirklich nicht mehr so in dieser Verfassung befindet und deshalb hadert er momentan auch so ein bisschen da das okay zu geben, bei WrestleMania anwesend zu sein und falls würde er wohl gegen CM Punk antreten, aber da fehlt ja jetzt halt noch das Okay vom Undertaker aus. Und mit Rey Mysterio könnte man dann halt auch sowas machen, dass der jetzt, ja ich denke 2 Jahre in Folge ist vielleicht ein bisschen zu viel, wirklich jetzt so diese WrestleMania vielleicht einen Abschluss bringt. da nicht klar ist. Dann müssten wir ja jetzt nach der Rock-Fehde müssten wir ja ganz dringend was für CM Punk aufbauen. Ja, genau. Dann müssen wir ja irgendwann mal wissen, was jetzt ist. Ne? Mhm. Also das ist schon dann, naja. Nummer 15, Teil 2 von Primetime Players Darren Young. Ja, das war nix. Dann kam als Nummer 16 der NXT Rookie Bo. Darren Young ist eigentlich kein schlechter Wrestler, muss man mal sagen. Ne. Und der ich finde auch das Gimmick von den Primetime Players sehr, sehr gelungen. Mit seinem Gimmick und so, aber das haut mich alles irgendwie nicht vom Hocker. Ich mag das Gimmick, aber im Rumble ist er jetzt einfach auch nicht so rausgekommen. Also da war er jetzt einfach, weiß ich nicht, da lag der Fokus bei anderen Menschen. So, 16 Bo Dallas, der NXT-Rookie, der das Turnier gewonnen hatte. Bei dem ist mir vor allem aufgefallen, dass er sehr viel Schläge oversellt hat. Und ansonsten haben wir ihn ja bei Raw dann nochmal in einem Match gegen Wade Barrett gesehen. Denn Bo Dallas hat ja Wade Barrett rausgeschmissen und hat dann bei Raw sein Match gegen Wade Barrett nochmal bekommen und hat da auch wieder Wade Barrett überraschend pinnen können. Also da baut man jetzt auch so ein bisschen Feder auf, das ist natürlich gut für den Bo Dallas. Wade Barrett, naja. Also ich finde diesen Bo Dallas als Wrestler nicht so schlecht. Nee, es ist interessant, man könnte da was draus machen. Er ist wohl auch schon recht lange Zeit in den Entwicklungsligen und bei NXT, deshalb hat man wohl auch gesagt, jetzt müssen wir ihn dann mal sozusagen in die Hauptshow holen. Mhm. Was der Dave Meltzer sagt, ich habe den aber noch nie in Promo gehört, ist, dass seine Promos wohl extrem schlecht. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Irgendwie da Promos macht, dass es die schlechtesten in WWE potenziell sind. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir das schon vorstellen. Ja, ich mir auch. Ja, aber wie gesagt, ich habe das ja noch nie gehört. Also so vom Kampf her fand ich da damit gut Schwung. Und ich fand das auch gut, dass sie ihn, ich muss mal gucken hier in dieser Tabelle, die haben ja auch ziemlich viel Zeit im Rumble gegeben. Ich glaube, der viertlängste Royal Rumble Appearance in diesem Jahr. Oder der fünftlängste, glaube ich. Der fünftlängste. Das kann schon eher, weil allein die Dolph Ziggler war ja fast 50 Minuten. Ja, das heißt ja nichts. Also ich glaube, der fünftlängste, das wurde, glaube ich, bei Raw gesagt. Das könnte sein. Was noch interessant ist, was ich gelesen habe, der Bo Dallas, der ist im Jahr 1990 geboren. Mhm. Damit ist er der erste Teilnehmer in einem Royal Rumble, der noch nicht geboren war, als der erste Royal Rumble 1988 stattgefunden hat. Okay. Daran kann man erkennen, was für eine große Tradition das ist. Ne? So lange mittlerweile schon. Mhm. Wunderbares Match. Nummer 17, The Godfather. Der kam dann zu seiner Musikreihe mit den zwei Diven und ging in den Ring und wurde auch direkt wieder rausgeschmissen mit von Dolph Ziggler mit einem saftigen Dropkick und die Musik lief direkt noch und mit der Musik ist er dann auch direkt wieder hinausgewandert und hat sich noch ein wenig bejubeln lassen. Mike Coe meinte, The Godfather leaves us with style. Ja, da habe ich erst gedacht, ist das wieder irgendwie eine Rekordzeit oder so? Da hat ja keiner irgendwie auf die Zeit geguckt. Aber das war wohl doch deutlich länger als ein, zwei Sekunden. Das waren wohl irgendwie 30, 40 Sekunden. Nee, das waren nicht 30, 40 Sekunden, das waren vielleicht 3, 4 Sekunden. Aber der Godfather ist halt nicht mehr so, der ist halt, hat da schon seine Jahre drauf, der kann jetzt auch nicht mehr so schnell aus dem Ring. Der brauchte da noch ein bisschen Schwung, um da dann auch wirklich übers Seil zu kommen. Lass mich mal gucken, hier, ich guck mal gerade im Wrestling Observer. Ja, 47 Sekunden hat er gebraucht, um quasi zum Ring zu laufen. Ja. Und 3 Sekunden war er dann im Ring. Ja. Das ist also die drittkürzeste Zeit hinter Santino Marella und dem Warlord. Mhm. Hast du recht. Also, noch einen Schluck trinken hier. Und dann kam als Nummer 18 Wade Barrett. Barrett, der Intercontinental trinken, deshalb habe ich mal hier das Ruder übernommen. Wade das kann ich nicht. Der Intercontinental Champion in den Ring. Genau. Der war auch cool in dem Match, muss man sagen. Also der hat auch seine Sachen gezeigt, der ist positiv auch im Kopf geblieben. Ja, der gefällt mir sowieso grundsätzlich. Ja, und ich habe auch das Gefühl, auch wenn der Bo Dallas Barrett jetzt rausgeworfen hat, bei Raw wieder gepinnt hat, dass das trotzdem jetzt nicht negativ für den Barrett ist, sondern dass er jetzt auch so ein bisschen weiter ins Rampenlicht gerät und ich glaube, man könnte da vielleicht noch irgendwas planen mit ihm. Vielleicht auch in Richtung WrestleMania. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön und Wünsche ich mir doch. Nummer 19, der Doctor of Thugonomics, John Cena. Der wurde ziemlich stark ausgebuht hier in Phoenix. Bitte? Der wurde ziemlich stark ausgebuht in Phoenix. Ja, der wird ja an ziemlich vielen Stellen ziemlich stark ausgebuht. Ja, ja, aber in dieser fiel mir das nochmal besonders auf. Da halt doch relativ viele Leute auch wussten, dass er der große Favorit ist, der eventuell gewinnt. Also ich... war das vielleicht dann sogar noch ein bisschen stärker als... Ja, genau. Ja. Ja. 20, Damian Sandow. Da kann ich mich jetzt auch an nichts Besonderes mehr erinnern von Sandow. Dabei war der ziemlich lange im Ring. Also der ist auch ein solider Wrestler, finde ich, aber der ist nicht jetzt jemand... Mehr nicht, nee, er ist nur solide. So ein Highlight hat. Nee, nur solide. Aber man braucht natürlich auch Leute, die solide und konstant ihre Leistung abliefern und dementsprechend ist es schon gut, dass er vorhanden ist. Den Interkontinentaltitel oder um den US-Titel kämpft, die darüber hinauskommen wird. Nee, aber das finde ich nicht schlimm. Solche Leute braucht man auch auf jeden Fall. Ja, klar. Man kann nicht immer nur Leute haben, die man dann zum World Heavyweight Champion aufbaut. Nummer 21, Daniel Bryan, der hatte dann auch seinen Moment. Der hat direkt erstmal einige Kicks an drei verschiedene Leute verteilt, wo das Publikum immer lautstark Yes, Yes, Yes mitgerufen hat und wirklich sehr, sehr lautstark. Das war sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Momente. Ansonsten, Daniel Bryan hatte noch, es gab ein Tag Team Match bei Raw dann noch, wo Daniel Bryan kurz gegen wen war das denn? Nicht gegen Dolph Ziggler, gegen Chris Jericho im Ring stand. Hat er auch nochmal gemerkt, was da technisch abgeliefert werden kann im Ring, wenn man nur die richtigen Leute im Ring stehen hat. Das war 1A. Als Nummer 22 kam dann Antonio Cesaro. Ja, zweites Match quasi an dem Abend. Ja, genau. Hat dementsprechend dann aber auch nichts Dramatisches mehr gezeigt. Als 23 kam dann The Great Khali, das ist ja sonst schon ganz schrecklich. Hier kam man noch so ganz schrecklich zum Ring gehumpelt und zum Glück ist er dann auch relativ schnell wieder raus. Ja, der hat sich dann noch auf dem Entrance da geprügelt. Nee, Great Khali war. Nee, das war ja später noch. Das war dann zwischen. Da kommen wir dann gleich zu, wenn wir bei dem Entrance sind. 24. Great Khali hat nur so ein paar Chops gezeigt. Ja. Das war nicht so eine Sache. Bei ihm haben sie das ja sonst immer so, dass mehrere Leute gleichzeitig, aber in diesem Fall war es, glaube ich, Kane, ne? Ja, das war auch relativ, da hat man nicht viel von gemerkt, das kam einfach so nebenbei. Genau, das war, glaube ich, Kane. Und Kane war dann auch der nächste Entrance, Nummer 24. Ja. 25. Woo, Zack Ryder. Hast du diese Szene zwischen Daniel Bryan und Kane denn verstanden, wo Daniel Achso, Bryan ja, da gab es, genau, da ist, dann, Kane ist, wurde von Daniel Bryan hinterrücks rausgeschmissen und, dann wurde allerdings auch noch, Daniel Bryan rausgeschmissen und ist dann in die Arme von Kane geflogen und, naja, Kane konnte sich dann aussuchen, aber... Da hat ja dann Kane gesagt, trag mich mal bitte zurück in den Ring. Ja, genau. Und Kane konnte sich dann aussuchen, ob er das machen soll oder nicht und die beiden standen genau, da wie... So ein bisschen jetzt ja, genau, und Kane hat sich dann dazu entschieden, Daniel Bryan loszulassen und Daniel Bryan ist dann auf den Boden geflogen. Sehr amüsante Szenen, also die beiden... Ja, das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja, die beiden liefern sehr gutes Material ab, auch mit dem Dr. Shelby, das war alles sehr, sehr gut und das ist jetzt auch wieder sehr unterhaltsam. Ich habe nur leider die Befürchtung, dass sie sich, dadurch, dass sie sich jetzt öfter mal streiten, dass bei WrestleMania irgendwie Kane gegen Daniel Bryan ansteht und das muss ich eigentlich nicht haben, das Match, das war schon oft genug. Ja, ich glaube, das könnte ich mir auch ganz amüsant vorstellen. Nee, ich weiß nicht. Muss ich nicht haben. Ja. Vielleicht gibt es ja bei WrestleMania auch ein Spezialmatch mit Dr. Shelby als Special Referee zwischen den beiden. Das wäre natürlich nett. Ehrlich. Da könnte man noch ein bisschen so ein bisschen Humor bringen. Dann sagst du natürlich immer, Dr. Shelby ist a Quack. Und dann könnte man so ein bisschen Humor mit reinbringen. Das hat man da doch eher seltener bei WrestleMania in den Matches. 25 Zack Ryder. Ja, das ist ja eigentlich bejubelt worden, ist mir nicht aufgefallen. Eigentlich nicht. Ein bisschen, ja, ein bisschen. Also. Aber ich habe jetzt auch nichts mehr in Erinnerung von Zack Ryder, ehrlich gesagt. Vielleicht ist seine Zeit jetzt doch so langsam auch vorbei. Ja. hat sich so ein bisschen in den Vordergrund gekämpft durch seine ganzen Online-Sachen mal und er hat jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie sein Internet-Sendung jetzt auch direkt heißt, aber die hat er jetzt auch nach, ich glaube, 100 Episoden aufgehört. True Island Story, The True Island Story. Ja, war da nicht irgendwie, aber irgendwie tauchte da im Titel nicht auch dann noch dieses Z von Zack Ryder als nur Z auf, Z-Ausrufezeichen oder so? Ich meine, sowas mal gesehen zu haben. Ja, das nicht die, sondern das Set halt. Ja, Z kann man ja im Englischen Z oder Sie aussprechen. Eben. Deshalb, von der Aussprache ist es dann ja die Sie halt. Naja, als 26 dann The Viper, Randy Orton. Ja, er hatte seinen Standardauftritt, wo er dann halt mal seinen Double-DDT gezeigt hat, als er dann mal mehrere Leute den RKO verpasst hat. Das sind so diese Standard-Randy Aber Orton-Sachen. da war bei diesem Double-DDT war ja übrigens auch wieder der Bo Dallas Ja, dabei. ich glaube, das waren Bo Dallas und Ry. Nee, Ryback nicht. Wer waren das noch? Ich weiß es nicht Es mehr. war, ich glaube, es war Dolph Ziggler, ne? Okay, ja, das könnte sein. Ja, Randy Orton war so Randy ein. Orton Randy fand Orton hatte seinen Standardauftritt, das ist ein seine, bisschen schade. Fäden gehabt, aber er hat jetzt keinen besonders erinnerungswürdigen Royal Rumble Ja, gehabt. das ist das Problem von Randy Orton. Er liefert das ab, was ja, diesen Standard liefert er immer ab. Aber mehr, da muss er dann schon seine Lust haben und Lust hat er nicht ganz so oft. Zumal er ja auch wirklich gut sein kann, das haben wir ja auch schon einige Male gesehen. Aber er hat halt meistens keine Lust. Und das ist natürlich ein bisschen schlecht. 27, der letzte von 3MB Jinder Mahal, da gibt es nicht weiter was zu sagen. 27 Jinder Mahal, nee, da war eigentlich gar nichts. Also die CMD, die haben irgendwie, die waren alle fehl am Platz hier. Ja, also ich erinnere mich nicht noch an die Schläge von Heath Slater, die lockeren Schläge von Slater, ansonsten gab es da nichts weiter. 28, The Miz, als The Miz. Ja, ich dachte jetzt die ganze Zeit, da hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen, dass angeblich da so viele Überraschungskandidaten in Frage kommen, so The Hurricane und so, und da dachte ich jetzt, es müsste noch mal irgendwie Überraschungskandidaten kommen. Ich meine, die größte Überraschung war irgendwie Chris Jericho und dann war noch irgendwie Goldust und Godfather und das war's doch eigentlich, Ja, ne? ich dachte schon so ab 20, okay, jetzt dürften langsam so nochmal ein paar Sachen kommen. Und also an 27, 18 habe ich dann mit jeder nochmal gedacht, okay, der muss noch kommen, der muss noch kommen. Ja gut, dann jetzt muss der nächste ja und 28, The Miz seinen Entrance hatte, da ist Antonio Cesaro dann gerade rausgeflogen und dann gab es dann noch einen kleinen Brawl zwischen beiden auf der Entrance-Rampe. Einen Moment. Das war John Cena. Ja, das wäre ganz interessant. Und zumal jetzt das mit The Rock ja auch läuft und Cena jetzt sozusagen ein bisschen Freiraum hat, könnte man das natürlich noch so zwischendurch bringen. Cena gegen Cesaro bei Elimination Chamber? Das wäre Aber cool, nicht, aber ich denke, ja, da muss man das nicht gerade von Problem ist, da ausgehen. müsste Cesaro eigentlich vorher noch den Titel verlieren, sonst hat er auf einmal John Cena den US-Titel. Ja, das muss nicht Nein, sein. die macht tatsächlich so eine Geschichte, wie mal bei WrestleMania, was waren das, 5, wo Hulk Hogan gegen Warrior und der eine Interkontinental und der andere der Heavyweight Champion, dass bei WrestleMania John Cena als US-Champion gegen den World Champion oder WWE Champion. Könnte man natürlich auch machen. Das hätte zwar was, aber das Müsste man werden sie wohl nur sich leider nicht machen. überlegen, wie man den US-Titel irgendwie aufwertet. Weil so wie er jetzt ist, ist er halt, gilt er halt als nicht besonders Ja, wertvoll. also so würde man ihn aufwerten und es wäre auch eine interessante Sache, aber ich denke, da brauchen wir wohl nicht hoffen. 29, ich dachte schon, okay, Ryback muss noch kommen. 29, er muss da ja jetzt mal endlich mal eine Überraschung kommen. Dann kam Sin Cara und ich dachte, oh, nicht wirklich. Ja. Ja, Sin Cara bringt es jetzt so weit, dass er immer noch so seinen Moves ohne Fehler zeigen kann. Das ist natürlich schon mal ganz nett. Das hat er dann noch gemacht. Ja, da war ich auch überrascht. Ich dachte, der wäre länger verletzt, aber gut. War halt da, ist halt das Projekt von Triple Triple H und war schnell vorbei. Und interessanterweise halt auch, als er gekommen ist, da war Rey Mysterio schon längst weg. Also da hätte ich sonst erwartet, dass da vielleicht nochmal, dass da vielleicht nochmal was aufgebaut wird für WrestleMania. Das finde ich auch wirklich gut, so ein Maskenmatch bei WrestleMania. Ja, das wäre, dieses Stipulation bei WrestleMania, das ist was Großes, das sieht man gerne. Genau, ich weiß halt nur nicht, ob einer von beiden bereit wäre, die Maske zu verlieren. Ne, das ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil es da ja auch diesen Kodex gibt oder halt diese Regel von wegen, dass das nicht unbedingt soll, die mexikanischen Wrestler, das ist ja, die Regel natürlich nicht ist, ganz einfach. Wenn man die Maske verloren hat, darfst du eigentlich nicht aufsetzen. Das hat ja dann okay. Mysterio im Prinzip gebrochen, weil er ja bei BCW das abgesetzt hat und da hat man ja gemerkt, dass er das eigentlich nicht freiwillig gemacht hat, dass er dazu quasi gezwungen worden ist. Weil dann auf den ganzen DVD-Sets halt diese Zeit komplett mit allen Matches fehlt, ne? Das ist natürlich dann, das ist dann problematisch. Wobei Rey Mysterio könnte das jetzt eigentlich aus meiner Sicht machen, die Maske verlieren, weil da kommt sowieso nicht mehr viel an Matches. Aber ich glaube persönlich, dass er das nicht machen würde. Sin Cara wird das nicht machen, weil selbst wenn er bei WWE nicht mehr viel Zeit, wird er dann... Sin Cara wäre blöd, wenn er das macht, weil wenn das bei WWE jetzt nicht klappt, man bei WWE verdient ja, obwohl er nicht in einer guten Rolle ist, da verdient er mehr Geld, als er in Mexiko jemals verdienen kann. Ja, und selbst wenn er dann aus der WWE rausfliegt, würde er wieder nach Mexiko gehen und die Frage ist, wie weit ihn Leute da auch annehmen würden, wenn er einfach in Amerika seine Maske hat fliegen lassen. Das ist so eine schwierige Sache. Glaube ich auch, dass das Problem ist. Ja. Wobei ja interessanterweise Alberto Del Rio hatte ja, glaube ich, auch eine, ja, nicht nur glaube ich, sondern weiß ich ganz bestimmt, hatte, als er in Mexiko gekämpft hatte, auch eine Maske. Ist ja dann bei WWE gleich ohne Match, um die Maske, ohne Maske eingeführt worden. Ja. Und da haben ja auch viele gesagt, und das finde ich eigentlich auch richtig, dass viele haben dann erst gesagt, das ist typisch diese amerikanische Firma, die sind so arrogant und nehmen gleich die Maske weg. Aber wenn man sich so seinen Gesichtsausdruck anguckt in den Promos, wirkt das natürlich ganz anders, als wenn da jetzt noch eine Maske davor ist. Ja, das ist richtig. Und man braucht auch... Entscheidung. Ja, und man braucht auch nicht so viele Leute mit Maske in Amerika. Das ist halt so, in Mexiko ist das halt so normal, ne? Wenn da jemand mit Maske ist, dann sagt man sich, okay, das ist ein normaler Wrestler. In Amerika ist das halt etwas Besonderes, wenn jemand mit der Maske ist. Und man kann nicht dazu, man kann von diesen Masken-Wrestlern, diesen mexikanischen Lucha Libre, nicht zu viele haben, weil dann wird es halt nichts Besonderes mehr. Dann sagt man sich, ja, noch einer davon, gut. Und dementsprechend ist das natürlich ganz clever. So, als Nummer 30 kam dann noch Ryback. Den habe ich schon wieder vergessen gehabt. Das habe ich ja letztes Mal bei dem Tipp auch schon und irgendwie habe ich den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Nee, da wusste ich. Ich hatte mir da schon überlegt, wer jetzt noch kommen könnte und ich wusste, okay, Ryback ist da jetzt leider noch, der wird dann wohl gleich kommen. Keine Überraschung. Kein Kalito, kein Shane Benjamin, kein Chris Masters, kein Gregory Helms. Seltsam. Kein The Shield. Naja. Was haben die alle da? Was haben die alle in Königs gemacht? Alle nicht bekommen sind. Dann waren sie wohl alle nur anwesend und haben sich die Veranstaltung auch angeguckt, Backstage. Macht WWE das mittlerweile so, dass sie die da quasi einlädt und da alles bezahlt, nur damit Leute glauben oder auf die falsche Fährte gelockt sind? Ich weiß nicht, ob die eingeladen werden. Also ich habe auch schon einige, also es ist ja gerne so, dass Leute Backstage da sind. Vielleicht kommen die auch freiwillig, vielleicht bekommen sie eine Einladung, ich weiß es nicht. Ja gut, wenn du jetzt gerade keinen Job hast, so wie die wie zum Beispiel Gregory Helms, der hat ja, glaube ich, keinen Job. Kalito ist nicht das Ding. Mhm. Aber Gregory Helms, wenn er nichts verdient, so Flugreisen quer durch die USA, kostet ja auch ein bisschen was. Ja. Kalito, denke ich, fast, der ist eingeladen. Also der hat ja da in Puerto Rico bei seinem Vater da einen festen Job in der Promotion. Der wird da nicht irgendwie zu einer anderen Promotion einfach nur so fliegen. Primo und Epico sind ja auch nicht aufgetaucht. Nee, die sind auch irgendwie nicht mehr wohl vorhanden. Und Shelton Benjamin auch nicht. Shelton Benjamin hat danach auf Twitter noch einen Tweet abgesendet von wegen, der Royal Rumble ist vorbei, wie war ich? Ja. Ich glaube, das ist alles von der WWE irgendwie geplant, dass die da alle eingeflogen werden, einfach nur um Gerüchte zu streuen. Das ist gut möglich. So, die letzten vier Leute, die im Royal Rumble vorhanden waren, das waren... Jetzt muss ich meine Zettelchen nochmal durchgehen. Da musst du eigentlich nur auf unsere Tipps gucken. Ja, John Cena, Sheamus, Dolph Ziggler und Ryback waren die letzten vier. Ich muss mich gerade nochmal anders hinsetzen, tut mir gerade leid. So. Ja, Jericho leider, kurz. Leider hat Randy Orton knapp die Top der als Fünftletzter rausgeworfen worden ist, sonst wäre mein Tipp ein bisschen besser geworden. Ja. Jericho leider kurz vorher auch rausgeflogen, da war dann meine Hoffnung schon so ein bisschen zum Ende hin. Und als Dolph Ziggler dann auch noch rausgeflogen ist, da dachte ich, okay, jetzt ist alles vorbei. Jetzt kann es nur noch schlimm kommen. Also ich fand das so, von dem, wie das aufgebaut war, fand ich, das war aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung. Dolph Ziggler, der war jetzt so lange im Ring, den hätten sie bis zum Ende gegen John Cena und dann hätte John Cena ihn ja rauswerfen können. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Das wäre sowohl für Cena besser gewesen, als auch für Dolph Ziggler. Ja. Und ich finde auch, ein Chris Jericho hätten sie ruhig noch ein bisschen länger drin bleiben lassen können. Ja, aber der Ryback, also... Ja, am Ende Ryback und John Cena, da war meine Hoffnung wirklich am Ende. Da dachte ich, oh Gott, jetzt hoffst du ja fast schon wieder eher, dass John Cena gewinnt. Bei Ryback, das wäre echt eine Katastrophe. Erstens war es dann klar, also es war sowieso relativ schnell klar, dass das wir alle getippt haben, dass Cena gewinnt. Also ich habe immer noch gehofft, es war so diese Hoffnung... oh Gott, bitte nicht. Also wie die Hoffnung, wenn man weiß, dass man eine schlechte Note in Mathe geschrieben hat und dann bei der Arbeit, wenn die wieder rausgegeben wird, denkt man immer, oh Gott, bitte jetzt doch nicht die 5 und letztlich weiß man es doch. Also diese Hoffnung, diese Hoffnung trat hier auch ganz stark ein und letztlich ist es dann ja doch Cena geworden. Also die Endszenen zwischen Cena und Ryback, da habe ich auch definitiv schon bessere Endszenen gesehen in Royal Rumble. Und aus irgendeinem Grund wird Ryback von dem Publikum ja wirklich gut angenommen, was ich absolut nicht verstehen kann, weil ich wirklich keine Sympathien für Ryback verspüre. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist nur dieses Rufen, dieses Feed Me More. Weil das scheint zu gefallen. Das heißt, wenn du bei so einem Event bist, das macht ja dann irgendwie Spaß, mit den Leuten mitzurufen. Und ich glaube, das ist eigentlich nur dieser Ruf. Ja, mehr ist es, glaube ich, auch gar nicht großartig. Ansonsten hörst du auch nicht viel. Also in den Lücken wird es dann auch gerne ein bisschen ruhiger, bis Ryback dann wieder animiert zum Rufen. Ja, der macht ja auch nicht viel mehr als Clothesline und dann sein komischer Finisher da. Ja. Und ab und zu mal so ein, bei den Gegner so an den Schultern, wo das so aussieht, als wenn er die am Hals packt. Aber der hat ja, wenn es hochkommt, vielleicht 10 Moves oder so. Ja, also da sind sich doch Cena und Ryback sehr nahe. ja, und Cena kann am Ende den Rumble gewinnen und versucht da Ryback übers Seil zu schmeißen. Das war das verkorkste Ende eines Rumbles, das ich jemals gesehen habe. Also da hätte Ryback gerne noch ein paar Mal üben können, wie er dann übers Seil fliegt, ohne da irgendwie halb hängen zu bleiben erst. Ja. Naja, was haben wir denn getippt? Ich habe getippt, Cena, Sheamus, Ziggler und Ryback sind die letzten 4. Damit lag ich absolut richtig. Du hast getippt, Cena, Orton, Sheamus und Ziggler sind die letzten 4. Damit hast du Orton falsch getippt und mit den restlichen... Ne, warte mal, ich glaube, ich habe mich jetzt gerade versehen. Wer war denn die letzten 4? Ach, meine Zettel, ich habe so viele. Ziggler, Ryback, Cena. Ja, ich war richtig und du warst Ziggler... Ich habe Ryback nicht getippt und dafür werden die Orton. Genau, genau. Ja, wir hatten beide getippt, dass Cena gewinnt, dafür gab es dann nochmal 2 für uns beide dazu. Der Royal Rumble ging 55 Minuten und 4 Sekunden. Ganz kurz nochmal zu den Tippergebnissen. Wir haben ja jetzt beide, wie gesagt, ihr habt diesen einen Fehler drin, aber wir haben ja beide eigentlich für so einen Royal Rumble sehr, sehr gut getippt. Ja, das stimmt. Man muss allerdings auch sagen... Dass man so eng den tippt, ist ja unmöglich. Die Frage ist das jetzt gut, weil es in sich logisch und geschlossen ist? Also muss man eigentlich sagen, hat WWE gut gemacht oder muss man sagen, ist eigentlich nicht gut, weil keine Überraschungen dabei sind. Ja, also oftmals ist es gerade im Wrestling gut, wenn das passiert, wovon man ausgeht. Das ist jetzt natürlich auch so eine Sache, ob man da positiv von ausgeht oder eher negativ. Aber oftmals ist es gar nicht so verkehrt. Ja. Man tippt ja auch gerne so, wie man es möchte. Wie man es erhofft. So, du hast ja also Ryback unter die letzten erhofft. Ja, nicht immer. Nicht immer. Manchmal. Ja, man tippt das so, wie man die Storyline wahrnimmt und wie man glaubt, dass es logisch ist, dass es weitergeht. Ja. Und manchmal macht das ja auch, also das zeigt ja zumindest so eine gewisse Logik vorhanden. Ist das natürlich gut. Ja. So, es also kommt... Ich fand insgesamt, um den Royal Rumble mal Sterne zu geben, ich würde dem so, ich sag mal so 3,5 bis 3,75 Sterne geben. Ich finde, es war nicht der beste Royal Rumble aller Zeiten. Ich fand aber, er war solide. Es waren nicht so viele erinnerungswürdige Geschichten drin und das Ende war auch nicht so, sag ich mal, dass man sich da noch lange dran erinnern wird. Also das Ende fand ich ziemlich schwach. Deshalb würde ich den trotzdem als, also insgesamt würde ich Daumen nach oben geben, auch wenn es Rumbles gab, die deutlich besser waren. Also ich habe 3/3 Stellen gegeben, sicherlich nicht der beste Royal Rumble. Da gab es viele, viele mehr. Man hat dieses Jahr da mal versucht, nicht so viele Leute zurückzubringen. Also alte Legenden oder Leute, die halt nicht mehr aktuell in der WWE angestellt sind, sondern halt mit dem aktuellen Roster mal auszukommen. Und hattest du auch einen grundsoliden Royal Rumble hinbekommen, der ebenso mit einem Gewinner auskam, der jetzt auch nichts Besonderes war. Also es war alles so ein Rumble mit dem, was man hatte und so weiter. Ja, was man sagen muss von den Überraschungen, haben Goldust und Chris Jericho wirklich als ernsthafte Wrestler auch gut mithalten können. Und da war eigentlich der Einzige, der so ein Gimmick war, halt nur diese Godfather-Geschichte. Der konnte ja noch nichts zeigen, weil er gleich rausgeschmissen Ja, wurde. also Aber da waren jetzt keine Chris heißen Jerichos Namen, Rückkehr. wo man sagt, oh, da muss man ja vorsichtig sein, dass die sich verletzen, wenn sie über den Seil geworfen werden. Chris Jerichos Rückkehr war meiner Meinung nach auch sicherlich Highlight des Rumbles. Also das Matches ja, insgesamt des Rumbles war Highlight schon der Main Event, fand ich. Ja, ich rede jetzt natürlich noch von dem Rumble Match, denn den Main Event müssen wir natürlich erst noch besprechen, denn dann kam ja noch ein Match. CM Punk als WWE Champion gegen The Rock um den WWE Champion Titel Gürtel. If the Shield interferes, Punk will be stripped of Ach so, the warte mal ganz title. kurz, ich wollte noch was zum, wollte ja noch was zum Rumble sagen. Noch was? Ja, dann raus damit. Ich habe ja, also zu den, weil ich habe, weil im Wrestling Observer sind so schöne Statistiken zum Rumble. Und da wollte ich dir zumindest mal die Top 5 der längsten Zeit sagen an Ja. Rumble. Was tippst du denn, wer auf Platz 1 ist? Geht es jetzt um Allzeit oder um den Rumble dieses Nee, Jahres? nicht um diesen, das könnte man ja erzählen. Es geht um alle Rumbles zusammengenommen, inklusive diesen. Wer hat da die meiste Zeit in den Rumble-Matches zusammengerechnet verbracht? Auf Platz 5, Mick Foley. Nee, fangen wir mit Platz 1 an. Wir machen mal die ersten. Oder ja, machen wir 5. Mick Foley taucht gar nicht auf. Okay, Big Show Kane auf Ich habe hier Platz eine Top 5. 15-Liste, aber ich wähle nur 5 aus. Ja, auf Platz 5 Big Show Kane, so einer von beiden. Kane. Okay. 179 Minuten und 14 Sekunden bei 16 Rumble-Teilnahmen. Das hier, Chris Jericho, hatte ich vorhin schon verraten. Jetzt musst du nochmal Platz 3 sagen. Tipp. Edge? Ich tippe, ich, ja. Ja? Mal. Edge? Ich habe akustisch nicht verstanden. Edge. Rated R Superstar. Nein, Edge ist auf Platz 12. Okay. Ja, dann sag mal. Das Ich ist. gebe dir mal einen Tipp. Er war kurz auch in diesem Rumble wieder mit dabei. Wieder. Ist es Goldust? Insgesamt 6 Royal Rumbles mitgemacht und einen davon sehr lange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Goldust ist. Nee, nicht. Also ich gebe nochmal, ich sag nochmal betont, war 6 Mal dabei und bei einem Royal Rumble besonders lange. Achso, reden wir jetzt von Chris Jericho oder was? Nee, Chris Jericho war ja auf Platz 4. Ja, diesen Cody Rhodes. Er war 6 Mal dabei und Cody in Rhodes? einem Royal Rumble Cody Rhodes? besonders Cody Rhodes? Cody Rhodes? lange. Nee, Cody Rhodes ist auf Platz 10. Ich sag Stimmt. dir, das Das ist ist eine wirklich. Strange Mysterio. Okay. Ja, das ist wirklich. Der hat So den etwas ist einen verdammt überzeugten schwierig zu Kampf, tippen, muss man den sagen. Rekord. Und der hat insgesamt 185 Minuten und 46 Sekunden. Aber jetzt pass auf, zwischen Platz 3 und Platz 2. Rey Mysterio war ja auch 2006 so lange in dem Rumble. Der hat ja da seinen Rekord mit 62 Minuten aufgestellt. Das ist natürlich schon ordentlich. Das war gerade quasi, das sollte gerade mein Hinweis gewesen sein. Aber das ist dann nicht ganz durchgekommen. Hat nicht gezündet. Hat dann nicht gezündet. Und jetzt als Hinweis, zwischen Platz 3 und Platz 2 liegen fast 40 Minuten Unterschied. Das heißt, der Zweitplatzierte war fast 40 Minuten länger als Rey Mysterio, in aber insgesamt 12 Royal Rumble Teilnahmen, also auch Ach je. deutlich, also doppelte Zahl der Royal Rumble. Was gewesen sein? Shawn Michaels? Ja, mit 252 Minuten und 30 Sekunden. Okay. Jetzt ist aber das Entscheidende, wenn Shawn Michaels nicht auf Platz 1 ist, wer ist dann auf Platz 1? Der hat nämlich nochmal knapp 10 Minuten mehr Zeit. Bret Hart? Nein, Bret Hart taucht überhaupt nicht auf der Liste, weil er dann So. einfach zu früh zu WCW und dann Karriere beendet hat. Steve Austin? Austin taucht auf, ist aber es dann jemand in die Richtung Hulk Hogan? Ich glaube, Hulk Hogan ist gar nicht auf der Liste. Ja, das ist interessant. Rick Doch, nee, ist er nicht. Ric Flair? Hulk Hogan und Ric Flair ist auch gar nicht auf der Liste. Das ist komisch. Das ist interessant, ne? Aber wer auf der Liste ist und Dave Meltzer macht ja auch keine, Zensur, ist Chris Benoit ist zum Beispiel auf dem Okay. Platz 1 jetzt bitte. Platz 1 ist mit 8 Rumble-Teilnahmen und einer Totalzeit von 231 Minuten und 31 Sekunden Triple H. Ah, Triple H, okay. Damit hat quasi die D-Generation X Platz 1 und Platz 2. Okay, kann ich mich gar nicht so sehr daran erinnern, dass er so viel Zeit in den Rumbles verbracht hat, an die ich mich jetzt so erinnere, wo er dabei war. Ich war auch überrascht, als ich das gesehen habe. So, und jetzt machen wir nochmal als Abschluss die meisten Eliminierungen. Ja, okay, in einem Royal Rumble und... Wir fangen mal an mit Platz 5 und ich gebe mal als Hinweis, es sind insgesamt 26. Ja, also die ersten Plätze kann ich dir 27. Nennen. Kane hat die meisten Eliminierungen in einem Royal Rumble und Shawn Michaels hat, glaube ich, 36 Eliminierungen in allen zusammen. Nein, also es geht insgesamt darum, um alle Eliminierungen. Und ich kann dir aber sagen, Shawn Michaels, hast du recht, hat die meisten insgesamt. Ja. Und hat aber insgesamt nicht 36, sondern 39. Ah, okay. Ja, das war ja in diesen Einspielern. Kane ist auf Platz 2. Mhm. Dadurch, dass er einmal ja, weiß ich nicht, 17 oder so hat und hat insgesamt schon 37. Ja, ich mach grad mal kurz Kekse auf, tut mir leid. Sagen wir mal Platz 3. Ich muss eben Kekse aufmachen, danach mache ich weiter, tut mir leid. Ich muss noch was essen. Hunger, Hunger. So, das tat mir jetzt sehr leid. Kann ich jetzt auch nicht überbrücken, weil das nee, musst du schon sagen. Das war einfach zu lang. Nummer 3, ja, das ist also das sind Sachen, die wirklich schwierig zu tippen sind. Ich sag mal jetzt einfach mal Big Show. Big Show ist auf Platz 7 mit 25. Mick Foley. Ich habe den Namen vorhin schon mal bei der längsten Zeit getippt, da war er zwar nicht dabei, aber... Mick Foley? Den könntest du kriegen. Ist ein ganz bekannter. Mick Foley. Mick Foley. Mick Foley auch nicht. Der Mick Foley, der steht hier in keiner Statistik. War der überhaupt mal richtig groß in einem Rumble drin? Wahrscheinlich nicht. Ich dachte, weil wegen den ganzen verschiedenen Gimmicks, dass der halt besonders oft da war, aber okay. Nee. Seltsam. Sag du mal. Das ist echt schwierig auf rauszufinden. Platz 3 ist Steve Austin mit 36 Eliminierungen. Oh, und 36 wenn ich sage, auch. Steve Austin, dann ist Platz 4 natürlich auch einfach zu erraten. Es ist das. Wer hat denn zu der Zeit, als Steve Austin so eine seiner Hochzeiten hatte, jetzt nicht jeder Fehde gegen Vince McMahon, da hat er eine Fehde auch immer, da hat er ja viel gegen Shawn Michaels und Triple H, aber hat auch noch einen anderen Gegner, gegen den er auch sehr viel gekämpft hat und der ist auf Platz 4. Wir reden nicht von The Rock, oder? Nee, The Rock taucht interessanterweise in diesen ganzen Statistiken, in der Eliminierungsstatistik gar nicht auf und in der längste Zeit auf Platz 15 mit 118 und hat nur in 4 Royal Rumbles mitgemacht, interessanterweise. Reden wir von Bret Hart? Nein. Ja. Na dann sag mal. Wir sprechen vom Undertaker mit 35. Und dann ist auch sozusagen ein langer Abstand mit nur 27 Eliminierungen auf Platz 5. Ich glaube, den errätst du so nicht. Mhm. Hulk Hogan. Oh. Okay. Ja, so viel. Also, und jetzt kommen wir zum Main Event. Das war so ein bisschen am Rande jetzt Rumble-Statistik. Solche Statistiken finde ich immer ganz interessant. Auf jeden Fall, wenn man die bekommt, kann man die gerne mal verlesen. Ja, deshalb dachte ich, das können wir ja mal hier machen, weil wir ja die große Royal Rumble Show haben. Oh, wer kommt Sportschau. Und dann bleibt uns jetzt noch der Main Event. Der soll natürlich auch nicht außer Achtung bleiben. Der muss natürlich auch noch kurz erwähnt werden, auch wenn wir jetzt schon einige Zeit hier beim Royal Rumble hängen. Wie viele Sterne hatte der Rumble jetzt eigentlich von dir bekommen? 3,5, 3,5, ne? Ich würde ihm 3,5 geben. Okay. So, hatte ich ja schon gesagt. If the Shield interferes in the match, Punk will be stripped of the title. CM Punk als Champion mit Paul Heyman am Ring gegen The Rock. Das war sehr interessant, weil The Rock hier gab es eine ziemlich starke und relativ lang andauernde Heel-Phase auch von CM Punk. Die dauerte so über die ersten 10 Minuten des Matches. Da hat wirklich CM Punk dominant The Rock immer fertig gemacht und ihm kaum eine Möglichkeit gegeben, irgendwelche Attacken zu zeigen. Das war glaubwürdig gemacht, das war auch viel so mit Haltegriff. Ja, eben. Das gefiel mir auch sehr gut, weil ich hatte auch so ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Match vielleicht auch gerade daran zerbricht, dass The Rock nicht so viel mit sich machen lässt. Aber das war halt hier jetzt gerade so gar nicht der Fall. Es wurde wirklich ein cleveres, gut durchdachtes Wrestling-Match aufgebaut. Und, sehr, sehr gut dabei. Also hat mir ja. besser gefallen als in seinem ersten WrestleMania-Match seit der Rückkehr. Ja, definitiv. Ich denke, also ich weiß Also nicht. man hat eigentlich gar nicht so richtig gemerkt, dass er jetzt seit Jahren nicht mehr beim Wrestling aktiv dabei war. Ja, also ich weiß nicht, wie weit das jetzt vielleicht auch am Gegner lag, aber vielleicht hat er auch einfach jetzt wirklich mal ein bisschen mehr trainiert. Vielleicht hat er auch, seit er da das letzte Mal wieder im Ring war, durchgängig nochmal weiter trainiert und ist jetzt wirklich wieder in mehr oder weniger Topform. Auf jeden Fall gab es dann später im Match eine Szene, wo es auf einmal dunkel wurde. Und nee, es gab vorhin ein, fällt mir gerade noch Match, fällt mir noch ein, es sollte vorher in dem Match ein People's, nicht ein People's Elbow, sondern den Rock Bottom durch das Kommentatorenpult der spanischen Kollegen geben. Und da ist einer dieser Sachen geschehen, die wir auch kennen von von Triple H und dem Pedigree, das gab es früher mal. Da ist der Tisch da wahrhaftig vorher schon unter der Last eingebrochen. Das ist natürlich nie so schön, wenn das für die Wrestler passiert. Eindruck gehabt. Also da war ich mir nicht im Klaren, weil danach hat ja Rock dann gehumpelt so ein bisschen. Ja, ich glaube, da hat er sich wirklich wehgetan. Das sah auch danach so aus, als ob das durchaus schmerzhaft gewesen war. Ich dachte auch, oh je, da hat er sich jetzt irgendwie ganz schwer verletzt. Ja, er schien da sehr unschön am Knie aufgekommen zu sein. Aber hast du irgendwas gehört? Er hat sich Nee, ich habe nicht nichts verletzt. weiter gehört. Dementsprechend scheint das wohl wirklich nichts Dramatisches zu sein. Also der Dave Meltzer hat auch mal gesagt, der Rock, weil der war auch mal, der, also der hat sich wohl dann nach dem Rumble auch nichts anmerken lassen und ist auch wohl ganz normal so durch die Gänge gelaufen ist. Aber der hat wohl schon mal vor einiger Zeit auch eine Verletzung irgendwie, eine ganz schwere Zerrung gehabt und hat das auch keinem Menschen erzählt und das ist jetzt ganz, ganz viel später rausgekommen. Ja, wollen wir hoffen, Ja, dass das er da kann nichts auch sein, dass er überspielt. doch verletzt ist, sich das nur einfach nicht anmerken lässt. Ja, wollen wir hoffen, dass er das nicht überspielt und dass da wirklich nichts ist. Dann gab es auf jeden Fall später Ja. im Match eine Szene, wo auf einmal das Licht ausging und man hat gemerkt, okay, da gibt es einen Angriff, da passiert irgendwas. Wir haben einen Tisch gehört, der kaputt gegangen ist. Michael Cole meinte nur ganz weit, oh Gott, das ist The Shield und von wegen hier Triple Powerbomb von The Shield gegen Rock durchs Pult und naja, auf jeden Fall das Licht ging wieder an und The Rock lag da auf dem zertrümmerten Kommentatorenpult und CM Punk hat dann die Chance ergriffen und konnte The Rock dann erfolgreich pinnen. Das Ganze ging 21 Minuten 26, hat von mir drei Viertelstände bekommen. Fein aufgebaut. Publikum war dabei, Reaktion auch sehr gut. CM Punk ist da mit dem Titel anfangs direkt so auf Rock zugegangen und hat sich ordentlich vor ihm aufgebaut, als es die Entrances gab und es gab dann auch noch einige laute CM Punk-Chants wahrhaftig, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich hätte echt damit gerechnet, dass The Rock durchweg sehr stark bejubelt wird, aber es gab wahrhaftig auch durchaus lautere CM Punk-Chants am Anfang noch. Ja, das sind halt hier Hardcore-Fans und Ja, Royal das Rumble waren sind wirklich natürlich einige. bei WrestleMania viele dabei Waren und wirklich einige, fand ich cool. gibt ja einige, die durchaus dann auch das so glauben, wie CM Punk das sagt, dass es das eigentlich nicht richtig ist, dass The Rock einfach mal eben zurückkommt und dann gleich den Titel einfach bekommt. Ja, das ist ja auch irgendwo Zwar schon nicht so. regelmäßig, aber halt nicht regelmäßig zu den House-Shows kommt oder Ja. so. Von daher, das sind dann die halt diese Rufe. Ja, drei Sterne von mir. Was gibst du diesem Match? Vier Sterne. Okay. Was haben wir getippt? Ja, warte, es geht ja noch weiter. CM Punk lässt sich feiern, aber dann kommt Vince McMahon. Noch vorbei. CM Punk hat gewonnen jetzt. Ja, das denkt man. Ich dachte auch schon, ach, oh, wunderbar, CM Punk als Champion nach Royal Rumble. Aber es kam dann natürlich doch noch das, womit man dann auch noch gerechnet hatte. Vince McMahon kam raus und Vince McMahon kam raus Ja, ich und dachte, nee, kam da noch mehr? Ich habe dann nach der Musik habe ich dann ausgeschaltet. ich hoffe für dich, Da dass noch das mehr? nicht. Ich hoffe für dich, dass das nicht wirklich der Fall war. Hast du wirklich ausgemacht danach? Ja, sicher. Das war doch das Ende, oder? Okay, hast du nicht wirklich. Auf jeden Fall, Vince McMahon kam raus und Auch, ne? Vince McMahon kam raus und meinte, okay, theoretisch kann ich dir den Titel jetzt nicht aberkennen, weil wir natürlich nicht gesehen haben, dass es The Shield waren, aber Naja, ist dann doch so, er wollte CM Punk dann doch den Titel abschreiben und ihn The Rock aushändigen, nur The Rock meinte dann, lehnte da dann ziemlich K.O. am Absperrteil und meinte dann, nein, nein, nein, nein, nein, so nicht, du gibst mir nicht einfach nur den Titel, ich werde mir den Titel jetzt verdienen und Vince lässt das Match dann restarten und The Rock kann CM Punk dann besiegen nach einer Minute 52 zusätzlicher Matchzeit und zwar nicht mit dem Rock Bottom, sondern mit dem People's Elbow. Das kam ziemlich überraschend. Dachte sich die WWE, wobei jetzt ist CM Punk ganze Zeit in seinen Promos so drauf eingegangen, von wegen, dass die Leute, the People, nicht mattern, also total egal sind und jetzt wollte man wohl Punk durch den People's Elbow, also mit einem Schlag von den Leuten sozusagen, verlieren lassen. Ja, nee, das fand also ich auch. Also auf einer symbolischen Ebene. Das fand ich eine clevere Idee und gleichzeitig hat man natürlich jetzt den People Elbow auch nochmal so ein bisschen als Finisher aufgewertet, so, dass, ja. Wenn man das jetzt vielleicht, wenn man das vielleicht den jetzt vielleicht doch nochmal irgendwo als Finisher einsetzt und dann bei WrestleMania er den zeigt und dann John Cena dann doch auskickt aus dem People's Elbow, dann kommt das natürlich noch besser an. Ne? Ja, das ist gar nicht mal so unclever. Das fand ich schon auch mit Voraussicht eigentlich clever, obwohl ich in dem Moment erst ein bisschen enttäuscht war. Ja, das ging mir auch so. Ich dachte, oh Gott, jetzt verliert Punk den Titel, was ja so schon ganz blöd ist und jetzt muss er das auch noch bei so einem Move verlieren und das gefiel mir auch nicht, aber nicht unklug von der WWE gemacht. Ich habe dann diesen 1 Minute 52 auch keine Wertung mehr gegeben, weil ich da ein bisschen enttäuscht war. Ja, aber es bleibt natürlich bei den 3,75 Sternen. Für mich, also wenn ich 4 Sterne sage, gehört das für mich insgesamt zu den Matches. Ja, selbstverständlich. Ich gebe auch 3,75 Sterne. Wir haben beide auf The Rock getippt. Und am Ende geht das Tippspiel wie folgt aus. Ich habe 10 Punkte und Thomas hat 8 Punkte. Du hast, glaube ich, alles richtig getippt, ne? Ist das so? Ich gucke mir das gerade mal an. Du hast keinen einzigen Fehltipp gehabt. Ich habe Cesaro getippt, ich habe Hell No, ich habe Del Rio getippt, ich habe Rock getippt, ich habe Cena, Sheamus, Ziggler, Ryback und ich habe Cena und ich habe, ja, ist richtig, ich habe den ganzen Royal Rumble richtig getippt. Keine Überraschung für mich. Dann, das passt dann, ich wusste alles. So ein bisschen zu der Diskussion, die wir vorhin hatten, ist das jetzt gut, weil gar keine Überraschung da war oder ist das nicht so gut? Und ich bin halt auch der Meinung, das ist eigentlich eher gut. Ja, also ich habe, als ich den Royal Rumble mit dem Rumble dann durch war, da hatte ich erst so das Bedürfnis, so ein bisschen zu randalieren, weil ich mit den Ergebnissen Cena Rumble gewonnen, dann auch noch Rock Punk den Titel genommen, jetzt 421 Tage und jetzt ist es vorbei, wer weiß, ob das jetzt überhaupt nochmal kommt. Da war ich ein bisschen wütend. Ich dann gerne ein bisschen randaliert und Wenn du randalierst da bitte nicht, das gehört sich nicht. Nein, ich randaliere natürlich nicht. Mir war nur danach, aber ich mache das selbstverständlich nicht. Ja, da war ich ein bisschen wütend. Cena Rock nochmal. Cena hat es ja dann bei Raw auch bestätigt, dass er Rock als Gegner auswählt oder nehmen wird. War ja auch wieder schade. Da habe ich auch gedacht, oh, wenn Cena jetzt den World Title nimmt, das wäre natürlich mal eine Sensation. Aber ich sag mal so, also am Ende des Tages wird bei WrestleMania Rock gegen Cena, das wird das größte Match und die am besten verkaufte WrestleMania aller Zeiten wahrscheinlich werden, speziell in New York. Da werden viele Leute einfach auch nur hinfahren, um Cena ausbuhen zu können und The Rock zu sehen. Deshalb war das richtig. Ich glaube, dass CM Punk ist zwar für die, so wie wir sich da ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen, viel interessanter, aber für so die große Masse ist der, glaube ich, die kennen den meistens gar nicht. Und er sieht ja, wenn man den mal sieht, neben The Rock ist ja schon auch sehr aufgepumpt und scheint ja auch da viel Steroide zu pumpen. Dagegen sieht ja CM Punk schon irgendwie aus wie so ein kleiner Winzling, der dem sowieso nichts anhaben kann. Ja, das ist richtig. Ich gehe aber nicht davon aus. Von daher ist das so von der Struktur und vom Match für WrestleMania, auch wenn mir persönlich das eigentlich nicht so gut gefällt, ist es aber die richtige Entscheidung. Mir gefällt es auch nicht so gut. Ich kann mich jetzt natürlich noch vom Gegenteil überzeugen lassen. Es wird jetzt auch ein bisschen schwierig, das immer vernünftig aufzubauen. Man hat ja jetzt das letzte Mal um das Once in a Lifetime schon so viel gemacht und da extra noch Video, so extra Sendung gebracht von einer halben Stunde mit Dokumentation dazu. Das wird schwierig, das jetzt nochmal vernünftig aufzubauen über die ganze Länge. Also ich glaube nicht, dass die kommende WrestleMania 29 in die Bereiche der Buy-Rate von WrestleMania 28 kommen wird. Ich denke, das wird deutlich schlechter. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Trotzdem bin ich gespannt, was kommt. Ich lasse mich überzeugen. Das ist natürlich gar kein Problem, auch wenn mir das jetzt vielleicht nicht so super gut gefällt. Ich werde mich trotzdem natürlich auf WrestleMania freuen, das tue ich immer. Naja, mal sehen. Also, ich war da nicht so zufrieden mit. Als ich den Rumble geguckt habe vor einer Woche, da war ich dann ziemlich wütend. Ja, also, ich muss natürlich zugeben, der Rumble insgesamt war eine wirklich gut unterhaltende Veranstaltung. Durchweg gute Unterhaltung, kann ich mich echt nicht beschweren. Es war nichts, was jetzt extremst herausstach, und der Rumble hätte vielleicht auch ein bisschen besser sein können und vielleicht ein paar Überraschungen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, dass man irgendwelche Legenden noch zurückbringt, wenn die eigentlich gar nichts mehr da zu suchen haben. Aber beim Rumble gerne so Kalito, Shelton Benjamin eigentlich schon gerne gesehen. Also ein paar mehr Überraschungen hätten sein können. Aber letztlich muss ich schon sagen, der Rumble hat wirklich durchweg gut unterhalten. Daumen nach oben. Ja, finde ich auch, habe ich auch so gesehen. Und am Ende war ich auch, dachte ich auch, wäre es ein bisschen, wie gesagt, ist ja eigentlich nichts jetzt wirklich Dramatisches. Ja, der erste Beigeschmack, der gefiel nicht Erste. so, aber im Nachhinein muss man das schon zugeben. Ja, also man fährt auf der Road to WrestleMania jetzt gerade eine Abzweigung lang. Ich hätte, also die WWE ist rechts abgebogen, ich wäre vielleicht eher links abgebogen, aber wir werden beide am Ende am gleichen Ziel ankommen. Wir werden beide am Ende die Straße zu WrestleMania fahren und ja. Ich werde mich trotzdem freuen, natürlich. Auch wenn es vielleicht in eine andere Richtung geht, als ich mir das Also gewünscht hätte. eigentlich muss man ja auch sagen, für diejenigen, die jetzt ein bisschen enttäuscht sind wegen WrestleMania, das Positive ist ja dieses doch sehr, sehr gute Match zwischen CM Punk und The Rock wird bei Elimination Chamber nochmal ein Rematch haben. Genau. Da bin ich auch sehr gespannt, was da passieren wird. Das ist etwas, was auf jeden Fall Elimination Chamber ganz, ganz stark aufwertet. Ja, da wird auch sicherlich Buyrate entsprechend ein bisschen höher sein. Und dann gibt es natürlich auch noch Elimination Chamber. Das ist natürlich auch nicht uninteressant. Und einen Number One Contender Spot auf dem World Title. Und ja, denke, das wird auch wieder eine sehr interessante Veranstaltung werden. Also da bin ich auch, ich weiß gar nicht, die ist glaube ich schon in 3 Wochen, ne? Da ist 17. Februar ist nicht die. so groß. Am 17. Februar. Bitte? Am 17. Februar ist Elimination Chamber. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht genau, wie die Veranstaltung jetzt eigentlich heißt. Ich glaube, in Deutschland heißt sie jetzt No Way Out und in Amerika. Nee, oder? Ich weiß gar nicht genau. No Way Out, No Das Escape. ist Ist typisch, Ausscheidungskammer macht man in Deutschland nicht. Deshalb heißt es in Amerika Elimination Chamber. Das ist glaube ich wirklich diese Geschichte. Und im Deutschen heißt es wirklich No Way Out. ich bin mir nicht sicher, ob es in Amerika jetzt noch Elimination Chamber ist. Es gab zwischendurch auch mal irgendwie den Namen No Escape. Ich weiß nicht, ob in Nee, das war Deutschland doch, oder in das war, war Amerika. das nicht ein deutscher Titel, No Escape? Heißt das wirklich nicht No Way Out, sondern No Escape? Das Das könnte sein. kann alles sein. Das kann alles sein, Kann ich weiß sein, es das ist nicht. Das ist nicht so No Way Out, schrecklich sondern No viel. Escape im Deutschen. Das ist so schrecklich viel rumgedreht, immer mit den Das Pay-per-Views. Elimination Chamber, ja, Die das WWE ist ist es sich halt. ja auch in diesem Jahr schon wieder nicht ganz sicher. Der Pay-per-View-Plan wurde ja schon wieder verändert und da gibt es ja jetzt immer noch wieder Lücken und so weiter. Also das ist ziemlich schrecklich, dass man sich da jetzt nicht mal auf ein Modell einigen kann und das dann auch mehrere Jahre über nutzt. Aber okay. Aber ist halt so. Aber das ist zumindest der nächste Pay-per-View, ist wieder sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall. Also die Road to WrestleMania beweist sich wieder als spannende Sache, wie doch jedes Jahr. Man muss ja dazu sagen, für die Raw nach den Pay-per-Views ist ja immer was Besonderes geplant und Ja. Brock Lesnar ist wieder da. Genau. Das ist bei Raw passiert. Da möchten wir jetzt, glaube ich, nicht ganz besonders drauf eingehen, aber einzelne Sachen können wir nochmal durchsprechen. Mindestens sag ich mal, es gab ja in der Raw, was ich gesehen habe, eigentlich nur 2 Highlights. Dann nennen Sie mir. Das eine war die sozusagen Promo-Geschichten, die zwischen CM Punk und The Rock hin und her gingen, wo CM Punk ja im Wesentlichen gesagt hat, du hast nicht fair gewonnen, dir ist der Titel im Prinzip übergeben worden und wenn du ein ernsthafter Wrestler bist, in der Tradition deines Vaters und deines Großvaters, dann gibst du mir den Titel zurück, weil du hast ihn nicht gewonnen, sondern du hast ihn nur durch Betrügereien von Vince McMahon quasi geschenkt bekommen. Und dann hat The Rock gesagt, wenn du ein Mann bist, dann kommst du zu mir und holst dir den Titel. Und dann hat CM Punk aber gesagt, ich mache das zu meinen Konditionen. Und er hat dann in seiner sehr, sehr guten Promo allerdings vergessen, zu sagen Elimination Chamber. Das hat Michael Cole und dann den noch Namen, schnell nachgereicht am ja, hat Kommentatorenpult, er ja. vergessen. Das hat dann Michael Cole und The Rock auch in seinem Promo gesagt, aber da kam im Prinzip dann der Main Event für Elimination Chamber. Und dann gab es die Verdächtigung von Vince McMahon, dass Paul Heyman, das mit The Shield organisiert hat. Und dann hat er am Ende der Sendung Paul Heyman ein, wie nennt sich das? Work. Interview. Genau. Wo sozusagen mal geguckt werden sollte, ob denn Paul Heyman so einen guten Job in WWE macht oder ob er nicht gefeuert werden sollte. Und da gab es dann auch ein Video, in dem halt gezeigt wurde, dass Paul Heyman diesen, wie heißt der, Brad Maddox? Genau. Bezahlt hat, damit er da in dem einen Match als Referee für CM Punk gegen Ryback eingreift und The Shield taucht mir auch auf in dem Video. Und das war super, also Paul Heyman war super. Dann hat Vince McMahon gesagt, was sagst du denn dazu zu dem Video? Das sind ja wohl eindeutige Beweise hier. Und dann sagt Paul Heyman ganz trocken in dem Video, das war ich nicht, obwohl er das natürlich... Ja, ich meine, das war nicht Paul Heyman, das war ein billiger... Der Paul Heyman, der war super in der Sendung. Das wäre ein billiger Nachahmer aus Las Vegas gewesen und so weiter, meint er dann. Was auf jeden Fall CM Punk bei der Promo gegen The Rock noch ganz gut gemacht hat, er hat dann noch gesagt, so er wäre am Samstag ja hier bei der House Show, am Sonntag in Birmingham bei der House Show, am Montag wieder bei Raw und so weiter, aber Rock, da bist du ja nicht. Und das war sehr clever gemacht und deswegen hat er dann halt den Termin auf Elimination Chamber gelegt oder wie auch immer dieser Pay-Per-View jetzt heißen mag. Ja. Sehr gut und... Das, was ich gerade sagte mit dem Jobinterview, das ging ja noch weiter. Ja, warte mal kurz. Ich möchte da ja auch noch was zu sagen. Auch wieder sehr gut. Also dieses Video, was dann gezeigt wurde, das zeigte dann Paul Heyman backstage und da kam dann Brad Maddox dazu. Der hat ja seinen persönlichen Kameramann. Der sollte dann auch die Kamera ausmachen, hat dann halt auf dem Boden noch weitergefilmt und Paul Heyman meinte dann halt, erst hat er gesagt, dass sowohl The Shield als auch Brad Maddox wohl bezahlt, aber dass The Shield einfach viel effektiver für ihr Geld wären als Brad Maddox und dann tauchten da The Shield hinten auch auf und es gab dann noch so kleine Psychospielchen zwischen Heyman und Brad Maddox und Heyman meinte, Brad, jetzt nimm das mal hin wie ein echter Mann und dann gab es halt die Prügelattacke, die auch ziemlich gut dargestellt wurde. Das war nicht wirklich PG. Wieso? Was war denn da? Es war sehr dunkel dargestellt, sehr dunkel und also ein bisschen psychomäßig und war sehr gelungen, sehr gelungen, sehr gelungen. Ja. Und dann kam der Ring dazu, dass Vince McMahon, glaube ich, den Paul Heyman im Prinzip schon feuern wollte. Ja, er war gerade bei dem Jahr und dann wollte er gerade feiert aussprechen und dann kam die Musik von Brock Lesnar und dieser kam dann herein und er hat dann erstmal Paul Heyman... Sehr, sehr gut. Das ist ja immer noch dieselbe Musik von 2002. Ja, die hatten wir ja auch schon gehört, als Brock Lesnar vor einigen Monaten zurückgekehrt ist. Genau, aber ich finde, dass also die einzige Musik, die noch besser ist, weil diese Musik von dem Brock Lesnar hat am Anfang so ein, weiß ich nicht, so ein, ob das ein Schlagzeug ist oder ein Bass, so dieses Druckvolle, sodass du schon mit dem ersten Ton im Prinzip weißt, okay, jetzt weißt du, wer kommt. Die einzige Musik, die mit dem ersten Takt noch besser ist, finde ich, ist dieses zerspringende Glas bei Steve Austin. Mhm. Sofort Scheibe eingeschlagen, da weißt du sofort Bescheid, jetzt passiert was Wichtiges. Und so ist das bei dieser Musik von Brock Lesnar, finde ich auch. Ich finde die von The Shield auch noch sehr gelungen, weil da am Anfang auch dieses Gerede ist im Hintergrund und dann halt erst die Musik kommt. Das finde ich, macht auch einen guten Eindruck. Ja, aber das Druckvolle finde ich... Ja, das ist natürlich schon gelungen. Naja, dann kam Brock Lesnar in den Ring und hat Paul Heyman erstmal in die Ecke gewiesen, von wegen Paul Heyman solle da doch bleiben, das hat er auch immer wieder gemacht und hat sich dann erstmal ganz nah und aggressiv, autoritär vor Vince McMahon aufgebaut, Gesicht an Gesicht und Vince meinte dann noch, Brock, mach lieber nichts, was du später bereuen wirst, du hast jetzt noch Zeit, dir das zu überlegen, denk drüber nach und Brock hat immer wieder zur Seite geguckt, hat Paul Heyman wieder hingewiesen, in die Ecke zu gehen und hat dann den Anstalt gemacht, beziehungsweise so getan, als würde er sich jetzt wieder mehr mit Heyman befassen. Hat sich dann allerdings wieder umgedreht, hat Vince McMahon auf die Schulter genommen und ihm den F5 verpasst, was so einige Reaktionen auch vom Publikum gezogen hat. Also das hat man sehr clever eingefädelt mit diesem Segment. Und interessanterweise hat Paul Heyman immer noch so gespielt, als wenn er sozusagen nicht wolle, dass Brock Lesnar das tut. Ja. Weil er natürlich weiß, dass er nach außen sozusagen gegenüber Vince McMahon das nicht machen darf. Aber das war interessant, weil da hat er quasi gespielt, dass er das spielt. Ja. Und das fand ich schon super. Also, da war für mich irgendwie, ich habe mich dann nur hinterher gefragt, als ich das heute dann in den Videos gesehen habe, was ist jetzt mit Brock Lesnar geplant? Weil ich meine, die können ja nicht Brock Lesnar gegen Vince McMahon bei WrestleMania Ja, führen. das weiß ich auch nicht. Und Brock Lesnar wird ja jetzt auch nicht allzu regelmäßig auftreten. Der hat ja auch nur so vereinzelte Termine. Also die Story kann man auch nur relativ langsam vorantreiben und sehen, was da noch bei rauskommt. Ich habe echt keine Ahnung, was da jetzt noch bei rauskommen könnte. Vielleicht das sozusagen, es gab ja jetzt, glaube ich, auf der WWE-Webseite dann auch irgendwelche Berichte, dass Vince McMahon immer noch schwer verletzt ist und alles. Meinst du, dass vielleicht dann sowas kommt, dass Triple H jetzt kommt, um seinen Schwiegervater zu rächen und dass dann Triple H gegen Brock Lesnar bei WrestleMania? Ja, dieses Match wollte man ja eh nochmal bringen. Das sollte ja bei SummerSlam eh eigentlich nur Der das erste. Grund. Das sollte ja bei SummerSlam eigentlich eh nur das erste Match sein und das richtige große soll dann ja eh später erst noch kommen. So hatte man das ja geplant. Ansonsten, man könnte natürlich machen, es gab ja mal bei WrestleMania 23 dieses Match Donald Trump gegen Vince McMahon, wo jeder dann so einen Schützling aufgestellt hat. Das war Bobby Lashley seitens Vince und Umaga seitens Donald Trump. Dass Brock Lesnar jetzt sozusagen der Schützling von Paul Heyman ist und Vince McMahon dann auch noch einen Schützling aufstellt für WrestleMania. Das kann natürlich dann auch Triple H sein. Und dass es dann dieses Match gibt. Das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, also mit der Storyline wird das auch passen und ich würde nur hoffen, dass sie sich beim nächsten Match ein bisschen mehr Mühe geben. Ich weiß nicht, inwieweit Triple H noch in den Ring will. Der lässt ja seine Haare jetzt nicht mehr nachwachsen, sondern er hat ja jetzt sozusagen so eine ganz normale Geschäft. Ja, das wirkt aber vielleicht auch ein bisschen aggressiver noch im Ring. Das ist vielleicht auch ganz gut jetzt. Nur für ein letztes Match. Gibt es sonst noch was zu der Award zu sagen? Weil so langsam müssen wir dann vielleicht doch zum Ende kommen, sonst wird das zu lang. Ich habe dir übrigens gerade mal per E-Mail den Link auf diese Seite mit den Logos und ein Beispiel, was man da machen kann, mit dem Dropkick Drama, Ja, das ist ja nett. geschickt. Da kannst du dann auch dir selber was aussuchen und mit einer Schriftart. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, wenn du dort ein Logo machst und das dann von der Webseite ausschneidest und kopierst, Ja. dass du das in dem Grafikprogramm, wo du das dann ablegst, dass es quadratisch ist, weil das dann am besten als Logo auf dem iPod aussieht. Klar. Also muss dann irgendwie 400 mal 400 oder 300 mal 300 Pixel oder so haben und nicht irgendwie rechteckig. Da kenne ich mich mit aus. Da musste ich ja auch schon mal machen. Wir hatten ja auch schon mal ein Logo wahrhaftig. Ja, also So. guckst du dir mal an, ne? Ja, das werde ich tun. So, dann können wir ja noch einen kurzen Block. Also Raw war auch wieder gut. Daumen nach oben. Was machst du jetzt im Blog? Einen kurzen Block zu Musik und Geschichte. Nicht Musik und Geschichte. Noch was anderes? Literatur, Musik könnten wir noch mal kurz eingehen. Es gibt ja noch eine wichtige News. Was denn? Und zwar gab es ja eine neue Ankündigung für die Hall of Fame. Ja, genau. Du wolltest Trish wissen, was sagst Stratus. du dazu? Ein bisschen Stratisfaction in die Hall of Fame. Ja, das hat die Dame auf jeden Fall verdient. Ja, ich habe mir nur die Frage gestellt, ob es nicht ein bisschen früh ist, weil ich immer so dachte, na, die könnte eigentlich vom Alter her auch nochmal zurückkommen. Das wird sie nicht machen. Und ich glaube, das hat sie auch mal im Interview gesagt, dass sie nicht nochmal zurückkommen wird. Ja, dann ist okay. Also verdient hat sie es auf alle Fälle. Was ich in dem Zusammenhang auch gelesen habe, das hatte ich irgendwie verpasst, ist, dass Bob Backlund auch angekündigt ist für die Hall of Fame. Wusstest du das? Angekündigt wusste ich noch nicht. Ich glaube, ich hatte mal gelesen, dass er geplant ist. Also es gibt jetzt drei offizielle Ankündigungen. Wer war noch der Erste? Ja, Mick Foley, klar. Und Bob Backlund, was natürlich auch zu New York passt, was auch dafür spricht, dass Bruno Sammartino nicht dabei ist. Der wird wohl wieder abgesagt haben. Und jetzt Trish Stratus ist dann. Ja, okay. Ja, das Bob Backlund hatte ich auch verpasst. Das war, denke ich, noch wichtig genug, dass man es hier erwähnt. Ja, Hall of Fame ist dieses Jahr auch im Madison Square Garden, ja. Also da muss man ja schon so ein paar Leute auch bieten, damit sich Vor das allem dann auch auch füllt. welche, die in der Hochzeit, als das quasi das Wohnzimmer der WWE war, auch viel da gekämpft haben. So ein bisschen Macht die Sinn. Tradition, weil das macht natürlich auch was her, wenn du dann nachher in den Einführungsvideos viele Szenen aus New Yorker Kämpfen einfach Ja, mitbringen klar. kannst. Zumal man den Madison Square Garden ja auch wirklich wiedererkennt. Eine der wenigen Hallen, ja. Jetzt hat er aufgelegt. Es gibt diese schönen Momente in Rocky Drama, die immer wieder passieren, wo auf einmal das Telefon ausfällt und es irgendein Problem wohl mit dem Telefonanbieter ist, der dann irgendwann, wenn wir zu lange anfangen zu telefonieren, also früher haben wir ja auch gerne mal über 2 Stunden telefoniert, der dann einfach irgendwann, ja, wo man das Telefonnetz dann sozusagen trennt. Thomas wird aber gleich wieder anrufen, auf jeden Fall. Und dann wollen wir doch auch nochmal eingehen auf diverse Sachen aus Literatur und Musik. Hallo Thomas, da bist du wieder. Wer mit wem sprichst du denn da? Ja, ich habe mal alleine die Leute unterhalten. So, jetzt bist du wieder da. Achso, ja, bei mir war gerade das Netz weg. Ich habe fast den Ja, das kennen wir Eindruck, ja noch aus früheren Zeiten. ich habe, ja, wie früher, ich habe fast den Eindruck, nach 2 Stunden ist da irgendwie so eine Regelung, dass Ja, das. mein iPhone mal kurz ausschaltet. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Ich auch. Aber Hall of Fame hatten wir jetzt gerade abgeschlossen. Das war ja auch ein ganz guter, sozusagen, glaube ich, ein ganz gutes, unnatürliches Ende des Wrestling-Blocks. Ja, manchmal ist das so. Manchmal sind unnatürliche Enden besser. So, Literatur und Musik. Was hast du denn jetzt zuletzt gehört? Hast du dich jetzt schon mal an das Tokotronic-Album gewagt? Ich habe heute ganz kurz ein bisschen auf Music Load reingehört. Ich habe es aber noch nicht gekauft. Ich habe es auch Bin noch auch nicht gehört. Weiter noch nicht. noch unentschieden. Bitte? Ich habe es auch weiter noch nicht gehört, muss ich zugeben. Ich habe reingehört und wie gesagt, also ich bin ein bisschen, ich bin das erste Mal, nicht so, das erste Mal, wirklich mal so beim Tokotronic-Album ein bisschen skeptisch und deshalb zurückhaltend. Und ich habe mir im Moment so einen Mechanismus oder so einen Rhythmus eingebaut, dass ich versuche, am Samstag einmal die Woche kaufe ich mir ein aktuelles Album und das höre ich dann bis zur nächsten Woche. Also ich kaufe, Was war es denn diese Woche? ich versuche dann nicht in der Woche gleich irgendwie 2, 3 oder 4 Alben zu kaufen, weil das schaffe ich vom Hören im Moment, weil mit der Arbeit und so schaffe ich das sowieso nicht. Welches Album hast du denn die vergangene Dann Woche? habe ich mich heute für ein anderes Album entschieden. Erzähl uns erstmal, was du die vergangene Woche über gehört hast. Die vergangene Woche habe ich von, der heißt glaube ich Horace Andy und das Album heißt Broken Beats und das ist so eine Reggae-Dubroll-Geschichte. Okay, das ist jetzt in meine Richtung, das Habe kenne ich ich auch gar nicht. nicht sagen, aber den habe ich ganz, ganz früher mal gehört auf einem Album von der großartigen Band Techhead. Und auf diesem Album sind jetzt auch, glaube ich, 2 Lieder von dem Album. Da gab es ein sehr, sehr gutes Album, das hieß Friendly as a Hand Grenade. Und da sind 2 hervorragende Stücke aufgewiesen, die jetzt auch nochmal in anderen Versionen hier mit drauf sind. Und da gab es beim Music Load und da habe ich gesagt, das holst du dir mal. Und das ist ein sehr angenehmes, entspanntes, ruhiges, so halt so Reggae, aber mehr modernere, ne? Also nicht Bob Marley, sondern halt mehr so Dub mit viel, viel Hall und so. Okay. Sehr, sehr gut, das Album. So, diese Woche neu Ja, das gekauft. ist auch so, und das ist übrigens auch so typisch, wie das ja in dieser Szene ist, mit vielen Remixen. Da sind, glaube ich, einige Okay. Stücke auch dreimal drauf. Ja, das ist natürlich, das ist Recycle, ne? Das ist, Aber die naja. klingen dann auch ganz anders und das Ding geht dafür halt auch 77 Minuten, also für genug Platz dann und es langweilt mich auch nicht. Also hatte ich mit in Berlin. Ich war ja die Woche Berlin auf Dienstreise und habe das da sehr, sehr gern gehört. So, was hast du dir denn dann heute neu gekauft? Heute habe ich mir, nicht überraschend wahrscheinlich für dich, das neue Album, was gestern erschienen ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, von Eels gekauft. Ja, Wonderful Glorious oder irgendwie so in die Richtung. Wonderful Glorious heißt es. Ich habe mir die Deluxe Edition mit den Bonusgeschichten auch. Ich kaufe im Moment viel bei Music Load. Ich habe es auch wieder bei Music Load gekauft. Bei Seven Digital haben sie das gar nicht. Oh, das ist seltsam. Das ist ganz komisch. Also in 2 Wochen werde ich mir ja wahrscheinlich das neue Album von Nick Cave kaufen. Und das wiederum scheint es bei Music Load nicht zu geben. Weil von Nick Cave scheint es bei Music Load kein einziges Nick Cave-Album zu geben. Aber das neue von Nick Cave ist jetzt schon bei Seven Digital irgendwie in der Vorbestellung. Also, weiß ich auch nicht, wie die sich da untereinander einigen, wer da was anbietet. Naja, das Eels-Album habe ich mir auch schon auf dem iPod gepackt in der Deluxe Edition. Habe ich allerdings auch wiederum noch nicht gehört. Ich habe die, diese Woche, hast du Eels schon gehört? Hast du das auf dem Spotify Ja, oder klar, wie klar. ist das? Ja, klar. Ja, nee, hätte ja sein können, dass Nee, du. du, ich kaufe jetzt nichts mehr dazu. Das muss dann auch reichen, soweit. Ja, ich kaufe jetzt weniger CDs, stelle ich fest. Holen wir dann doch lieber das als Download. Ja, es ist doch soweit Ich gekommen. habe, glaube ich, nicht mal mehr einen CD-Player hier. Ja gut, das wundert mich jetzt nicht unbedingt. Das Eels-Album ist, wie eigentlich fast jedes Eels-Album, auch schon wieder großartig. Ich glaube, der Mann kann keine schlechten Lieder Nee, machen. das kann er wirklich nicht. Ich wüsste auch kein schlechtes Lied. Ich habe ja jetzt auch schon wirklich einiges von dem gehört. Also fast alles, aber ein schlechtes Lied hat er einfach nicht. Ey, das ist komisch. Man denkt ja, auf so einem Album muss ja mal was sein, was nicht ganz gut ist. Ja, Aber auf das Platte gibt's sind nicht. ja selbst eigentlich jedes Lied ist eigentlich gut. Was ich sagen muss allerdings zu der Deluxe Edition, auf der Deluxe Edition für die Bonus-Songs ist eine großartige Ansage, die dann sagt, jetzt kommen die Bonus-Songs und dann kommen dann nochmal 4 oder 5 Studio-Songs, Ja. auch wieder alle großartig und dann kommen 6 oder 7 Live-Stücke. Und die Live-Stücke, muss ich sagen, die hätte ich jetzt nicht unbedingt benötigt. Also Okay. da finde ich die Studio-Sachen besser. Da merkt man doch, dass live nicht alles so machbar ist wie im Studio. Also die werde ich jetzt, also die Live-Stücke habe ich im Prinzip gleich wieder vom iPod runtergenommen, weil die höre ich mir, habe ich mal einmal angehört und das reicht dann auch. Aber das Deluxe-Album hat dann mit den Studio-Bonus-Stücken immer noch über eine Stunde Spielzeit. Ja. Und dann sind dann ja diese Live-Stücke, glaube ich, 25 Minuten oder so. Und ist wirklich durchweg großartig. Also Okay. da höre ich, das kann man auch locker eine Woche lang jeden Tag wirklich hören. Ja, das werde ich dann morgen mal laufen lassen. Ich habe diese Woche viel das Album von Biffy Clyro gehört. Ich habe mir jetzt endlich mal wieder neue Kopfhörer zugelegt und konnte das jetzt endlich mal in vernünftiger Qualität hören. Biffy Clyro, Download oder auch auf Opposites, Spotify? Nee, alles aus Spotify. Du, ich kaufe jetzt anderes nicht mehr. Das, Sonst hättest du mir die CD mal leihen können, aber gut. sehr gutes Album, muss ich sagen. Also die schreiben ja erstmal, schreiben die durchweg hervorragende Texte, sehr, sehr tiefgehend und die Musik, also ich habe auch gelesen, dass die einige Fans finden wohl die letzte Platte und jetzt auch die wieder nicht so gut, weil die wohl in eine leicht andere Richtung geht. Das wird jetzt so ein bisschen, also davor war es mehr so dieser typische Rock, Stadionrock und jetzt geht es mehr so ein bisschen auch in so eine gefühlsvollere Ecke und das gefällt wohl vielen Fans. Aber ich muss auch wieder sagen, ich fand das Album vorher schon fantastisch. Ich fand auch die vorigen Alben dann wieder davor fantastisch. Die hatte ich mir dann alle nochmal nachgekauft und mit der Musik kann man mich fangen. Definitiv. Und das Album von denen heißt? Opposites oder Opposites, was sagt man denn? Opposites, okay. Ja, ist ein Doppelalbum, wobei das, glaube ich, in 70 Minuten geht das Album und dann halt in zwei aufgeteilt. Das Album ist ein Doppelalbum. Ein Doppelalbum, allerdings geht es nicht viel mehr über 70 Minuten. Es ist halt. Das ist interessant, weil hier haben sie es auf, ich gucke gerade auf 7 Digital, gibt es auch das Opus von Biffy Clyro. Dann gibt es auch wieder zwei Versionen. Das ist als normales Album mit 55 Minuten. Ja, es gibt einmal eine Version mit 14 Songs, glaube ich. Das ist wahrhaftig eine normale 1-CD und dann gibt es halt diese Version des Doppelalbums, wo dann auch jede CD nochmal einen einzelnen Titel trägt und Die sind ja im Moment, glaube ich, auf dem Cover von der Visions, oder? Habe ich das Genau. richtig gesehen? Genau. Hast du die Geschichte in der Visions gelesen? Nee, ich habe die Visions auch gar nicht. Ja, ich habe es auch nicht. Ich habe überlegt, ob ich Rolling Stone kaufe, habe ich aber nicht gemacht. Nee. So, da muss ich mal gucken. Da gibt es hier Biffy, ah ja, Biffy Clyro Opposites. Statt 14 gibt es dann eine Version mit 20 Titeln. Das ist er, Was genau. sind denn da die Bonusstücke? Sind das auch so Live-Geschichten oder sind das Nee, dann auch das sind wieder kein, Aufnahmen? nein, nein, nein, nein, nein. Das sind keine Bonusstücke. Das sind wirklich zwei CDs mit all Studioaufnahmen. Das sind zwei eigenständige CDs sozusagen. Keine Bonustitel oder so. Das sind dann wirklich zwei Studioalben. Da muss ich mal reinhören. Das ist zum Beispiel eine Sache, wenn ich jetzt gerade gucke mal auf Musicload und 7 Digital, da würde ich mir überlegen, ob ich mir dann doch eine CD kaufe. Allein weil das nur mit 256 und nicht mit 320 läuft. Und bei einem Doppelalbum, also wenn du hier die Deluxe Edition hast, bist du hier bei 11,95 bei Musicload. Da bist du schon wieder relativ nah, wenn eine CD neu ist, Jo. an dem CD-Preis. Jo, dann Literatur. Was hast du zuletzt gelesen? Ja, ich habe das, was ich angekündigt habe, jetzt auf der Dienstfahrt dann durchgelesen. Und zwar den ersten Kemal Kayankaya Krimi Happy Birthday Türke. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, den zu lesen. Ja, den möchte ich auch auf jeden Fall Das mal war lesen. also Das, von dem Jakob Arjuni und jetzt lese ich aber erst gerade, da bin ich so kurz vorm Ende, ein anderes Buch und wenn ich das gelesen habe, dann werde ich wieder Jakob Arjuni lesen. okay, ich habe gestern eine App entdeckt, die auch nebst der Musik, die ja mit Spotify schon abgedeckt ist, auch so ein bisschen Bücher in so ein Flatrate-System einbringt. Sehr interessante Sache. Die App nennt sich Scope mit Doppel-O, Skoobe. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist eine App, da bezahlst du 10 € im Monat und die deckt sehr viele Verlage ab. Und man kann da dann wirklich so viel, wie man möchte, im Monat lesen. Man kann 5 Bücher gleichzeitig ausleihen, aber man kann praktisch so viel lesen im Monat, wie man das möchte. Ich teste das jetzt gerade für 14 Tage kostenlos und das läuft auf iPod. Ich lese auf dem iPad. Das Aber das kann ja nicht auf dem Kindle, kann es ja nicht gehen, Nee, weil. auf dem Kindle funktioniert es dann natürlich leider nicht, aber es funktioniert halt auf iPad und iPod und ich habe das jetzt mal ausprobiert. Die decken wirklich sehr, sehr viel ab. Die haben eine sehr, sehr gute Auswahl. Ich meine, die haben jetzt nicht alle Verlage, zum Beispiel Diogenes Verlag ist nicht mehr drin. Ich habe mir jetzt mal ausgeliehen John Niven, Das Gebot der Rache. Von dem Autor hatte ich ja schon Gott bewahre gelesen. Das war ja mehr so Comedy und sehr humorvoll, aber auch sehr, sehr gut geschrieben. Also das hatte ich nicht gelesen, das hatte ich als Hörbuch, hatte ich mir das mal angehört. Jetzt habe ich mir Das Gebot der Rache von John Niven ausgeliehen. Geht dann mehr in so eine ernstere Richtung. Das ist ein sehr, sehr gut geschriebenes Buch. Da geht es so ein bisschen, da wird sehr, sehr gut, also es ist ein Psychothriller, aber keiner, der so rasant abgeht und wo jedes Kapitel wieder mit einem dicken Cliffhanger aufhört und wo man dann gar nicht danach kommt, wo viel zu viel passiert eigentlich. Das ist mehr einer, wo sich John Niven sehr ruhig und sehr atmosphärisch darauf konzentriert, vor allem den Hauptcharakter sehr, sehr detailgetreu zum einen das zu erzählen, was jetzt gerade passiert, und zum anderen das zu erzählen, was in seiner Kindheit, nicht in seiner Kindheit, in seiner Jugendzeit passiert ist. Also das passiert so episodenmäßig, das ist sehr, sehr gut. Also da lässt sich der Autor sehr viel Zeit mit. Und es ist anspruchsvoll, liest sich aber trotzdem sehr, sehr flüssig. Ich habe das heute Morgen angefangen, mir gefällt zum einen die App sehr schön. Die fühlt sich auch irgendwie sehr, sehr wohlig und gut an. Ich habe heute über 200 Seiten von dem Buch gelesen, muss ich zugeben. Also ich werde das wohl morgen noch durchlesen. Das hat so 348 Seiten, glaube ich. Musst du auch lesen, weil sonst ja die 14 Tage irgendwann um sind. Ja, klar. Ja. Ich denke, also wenn da jetzt keine Probleme mehr auftreten, werde ich das so weiter nutzen, weil die haben wirklich ziemlich viel. Und alleine das Buch würde jetzt schon gebunden 20 € auf dem Kindle 16 kosten. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Kann ich nur empfehlen, dass da mal jeder reinguckt und das für 14 Tage testet. Scope, Skoobe. Diesen, wie heißt der, Paperwhite Paperwhite. oder was, diesen mit der Beleuchtung, Ja. ob ich, weil ich ja schon einige Male mit meinem Kindle, der ist ja jetzt auch schon recht alt, ein bisschen technische Schwierigkeiten hatte und Restarten musste. Im Moment habe ich gar keine Schwierigkeiten. Im Moment gibt es eigentlich keinen Grund zu wechseln, aber überlegt dann schon und das Ja, ich denke mal, muss früher oder man später wird er dann wohl auch seinen Geist aufgeben und dann diese kannst du Gerechtigkeit ja, haben. also früher oder später wird der Kindle dann auch seinen Geist aufgeben, dann kannst du natürlich auf Paperwhite umsteigen, der ist nun ja auch nicht so teuer. Unterwegs dann auch mal was Ja klar, noch das kaufen kann. macht für dich natürlich Sinn. Oder damit man zum Beispiel im Urlaub nicht jetzt irgendwie einen PC mitnehmen muss mit Internet. Das werde ich wahrscheinlich machen. Ja, ich. Muss. Ich lese jetzt noch Der Trafikant. Von? Robert Seethaler. Okay, das sagt mir jetzt so nichts. Was Da ist das für eine Richtung? hatte ich im Spiegel, als ich mir mal eine Papierversion des Spiegels gelesen habe, da war in dieser Szene-Seite, wo immer so eine Kurzkritik von verschiedenen Sachen ist, Ja. da ist bestandene Kritik und die fand ich, war sehr positiv und war klang sehr interessant und da habe ich mir das für den Kindle besorgt und da habe ich jetzt 80% gelesen, also das habe ich in sehr kurzer Zeit auch sehr viel gelesen, das ist 250 Seiten und weißt du, was eine Trafik ist? Mit V oder mit B? Der da arbeitet, heißt ja Trafikant. Und Trafik ist dann der Ort, wo er arbeitet. Weißt du, was das ist? Es hört sich für mich gerade so nach Richtung dieser Bahn aus an. Ja, das denkt man auch. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil da geht es darum, dass das sind diese Tabak- und Zeitungsverkäufer, Okay. Ja, viele Reisende vorbeikommen. Und das spielt in Österreich 1937. Mhm. Ich glaube, die heute auch noch Trafiken heißen. Und das handelt dann von einem 17-Jährigen, der aus einem kleinen Dorf da nach Wien kommt und da bei dem Bekannten seiner Mutter in dieser Trafik, bei diesem Trafikanten arbeitet. Und dann spielt da eine Rolle, dass in der Zeit dann so langsam die Nazis in Österreich kommen und dass dann sozusagen die ganzen Aktionen da gegen die Juden, und dann ist der Trafikant, also sein Vorgesetzter, selber davon auch indirekt betroffen. Mhm. Und dann ist einer derjenigen, der da regelmäßig einkauft, Sigmund Freud, der bekannte Sigmund Freud, und dann geht es so ein bisschen um den 17-Jährigen, wie er da arbeitet und wie er dann in Wien als 17-Jähriger aufwächst und wie verwirrend das alles für ihn ist. Und das ist ein ganz, ganz, ganz gutes Buch. Hm. So, ja, das klingt interessant. Eine ganz tolle Sprache irgendwie. Okay. Und stand in einer der Kritiken auf Amazon, war da auch irgendwie der Vergleich zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben, Hans Haller da. Mhm. Ich würde nur sagen, die Sprache ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber auch nicht so schwierig. Und in der interessanterweise in der Liste, wenn du guckst bei Amazon, was denn Leute, die das Buch gekauft haben, sonst noch so gekauft haben, da tauchte dann auch noch dieses eine von dem John Green auf. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Mhm. Na, das ist natürlich auch ein sehr gutes Buch. Und dann dachte ich, na, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Nennst du mir nochmal den Namen des Autors? Robert Seethaler, der schreibt sich so wie der See und dann das Thaler, aber hinten mit T-H-A-L-E-R. Also mhm. Da kann ich dann ja gleich mal in der App gucken, ob es da auch was von dem Herren gibt. Ja, mach mal den Live-Test der Art. Ja, wir machen mal den Live-Test. Also ich habe schon so ein paar Sachen gesucht, die haben Verlag, nicht alle Verlage. Kein und Abel Verlag, weiß ich nicht. Aber der klingt unbekannt, das kann jetzt natürlich gut und auch sehr schlecht sein. Wir gucken mal. Mich direkt mal vertippt hier. Nee, von dem scheint es dann nicht zu geben. Ist auch, wie gesagt, ein kleinerer Verlag. Ja. Für mich jetzt nicht so. Dann musst du vielleicht dann doch nochmal dein Kindle reaktivieren. Ja, doch, klar. Also der ist ja jetzt auch nicht ausgeschieden, so ist das nicht. Aber es ist eine schon eine nette Sache. So. Ja, ich glaube, dir wird das Buch auch gefallen. Ja, also es klang sehr gut. Also ich habe das Fallada-Buch hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das habe ich mit viel Freude gelesen. Womit ich anfangs echt nicht gerechnet hatte. Und ich glaube, das John Green hat ja auch ganz gut gefallen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, ja. Das war auch ein tolles Buch, oder? Ja. Das war auch ein tolles Buch. Sehr, sehr, sehr weitreichendes Buch in Sachen Emotionalitäten und so. Ja. Sehr gelungen. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt auch so langsam genug geredet heute. Es wundert mich fast ein bisschen, dass meine Stimme noch da ist, trotz Erkältung. Ja, dann würde ich mal sagen, gute Besserung, ne? Ja, danke schön. Wie gesagt, ein Logo ja zugeschickt. Da kannst du mal gucken, dass du dir selber eins bastelst, wenn du Langeweile hast, oder das einfach nehmen. Und dann immer schön die MP3-Tags pflegen. Das machst du ja sowieso in letzter Zeit, ja. Sehr gut. Ja, und dann bleibt es jetzt an dir, wieder die letzten Worte in dieser Sendung zu verlieren und den Zuschauern noch etwas zu bieten zum Schluss. Sprechprobe. Achso, nee, Palim. Und ich verabschiede mich natürlich auch noch. Entschuldigung, es sind jetzt nicht mehr deine letzten Worte, aber tschüss.